Egal, ich drücke mal auf Start, dann nehmen wir heute mal fünf Minuten Vorspann, ist ganz schön viel, ne? Naja. Müssen sie heute mal mit leben. Müssen sie, tatsächlich. Das heißt ja, jetzt müssen wir aufpassen, was sie da sagen. Die Groß sind auch eingerichtet. So, bei Game of Thrones bin ich zum Beispiel auch nur bis zur zweiten Staffel gekommen. Dann habe ich mitgekriegt, dass da in der dritten Staffel einer der Hauptdarsteller am Ende stirbt. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und dann habe ich mal nachgelesen. Oh. Das Problem an dieser Serie ist, dass der Autor immer die, mit denen du dich so identifizierst, über die Klinge hopfen lässt. Das war in der ersten Folge schon so, in der ersten Staffel, als am Ende praktisch der Hauptdarsteller geköpft wird. Wo du einfach denkst, der schafft es nicht. Das ist so ähnlich wie, es gab mal so eine englische so eine Art FBI, wie heißen das bei denen? MI5? Genau, MI5, der Inlandgeheimdienst. Das war ganz cool, die Serie. Gab auch 9 Staffeln oder so. Der war echt realistisch. Also da starben durchaus die Hauptdarsteller weg, wie die Fliegen zum Teil. Also das war wirklich geil. So alle 5, 6 Folgen gab es völlig neue Hauptdarsteller, aber komplett. Okay. Also das war, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also das bei Games of Thrones, das muss man dann auch mögen. Bei Walking Dead geht's schon. Also da stirbt ja letztendlich, da sterben zwar aus der Gruppe ziemlich viele, aber das weiß ich nicht, das bringt es besser so rüber. Aber weißt du, wenn du dich eine ganze Serie da mit irgendeinem identifizierst und am Ende ist der dann weg, ja. Wird dir dann nochmal schnell in 15 Minuten abgeschlachtet. Boah. Ja, alles, was mit Abschlachten zu tun hat, gucke ich sowieso nicht. Also nicht, dass ich ein Problem mit hätte. Das geht so an mir vorbei. Ich finde das so unsäglich langweilig. Das, was bei uns zum Beispiel auch ist, nach 20 Jahren gucken wir keinen Tatort mehr. Keinen einzigen. Oh. Und das ist alles nichts mehr. Ganz ehrlich, ich habe ja früher gerade gemocht, diese Langweiligkeit, also dieses wirklich realistische deutsche Verbrechen. Da wird eben nicht auf der Straße 15 Leute erschossen und so ein Schwachsinn. Und heute entweder kommt Till Schweiger, der außer Grunzen keinen Text sich merken kann. Till Schweiger ist mittlerweile ein sehr guter Tatortspieler, weil ich glaube, letzten Sonntag kam dieses Experiment. Ich weiß gar nicht, aus ja, ich hörte Gegend. Davon, ich habe es nicht gesehen und wir werden uns das auch nicht angucken. Ich habe es gesehen und ich dachte erst, ob die mich verarschen wollten. Dann habe ich das auf Twitter gefolgt, dann zuerst natürlich mega Shitstorm, dann kamen ein paar Intellektuelle, die meinten, wir verstehen das alle nicht. Ja, wir müssen das erstmal bei der Tasse Tee besprechen, ja. Das ist der so beste Tatort der Welt und ich habe einfach nur gedacht, alter Schwede, ey. Die eine Szene, da rennen die Polizei, SEK, so 10 Mann und 10 Gangster stehen sich gegenüber und beschießen sich mit automatischen Waffen. Da geht keiner in Deckung, sondern alle rennen aufeinander zu und die sterben natürlich wie die Fliegen. 36 Tote oder sowas. Ja, wie in Deutschland ja fast täglich so passiert. Oh, ich musste mich so... Ich sag, wenn ich so eine Scheiße gucken will, dann gucke ich mir irgendeinen amerikanischen Dreck an. Und deswegen habe ich auch gar keine Lust mehr. Tatort ist für uns durch. Also das Thema hat sich einfach erledigt. Ich verstehe das auch nicht, weil in Skandinavien, da sind so richtig geile Krimiserien. Die haben das richtig gut drauf. Und wir versuchen immer, irgendwelche amerikanischen zu imitieren. Ja, das wird ja eh nichts. Ja. Wir haben das Budget ja sowieso nicht. Sind wir eigentlich schon. Ey, vor allem passt es nicht zu Deutschland dann. Ach, wir haben noch Zeit. Ja. Handy und so hast du aus? Ich habe es gar nicht dabei. 2 Minuten haben wir noch. Ja, das ist ja Zeit. Ja, ich muss ja wieder alles hier. Das ist mit dem Bedienen, muss ich mir noch was ausdrücken, dass das irgendwie so mehr aus einem Lauf kommt. Das ist manchmal. Oh, jetzt kommt dieser Husten wieder. Heike will mir mal ihren Hustensaft andrehen. Der schmeckt so scheiße. Und sie nimmt immer freiwillig einen Schluck mit, weil sie den so lecker findet. Oh. Ich wollte mal was raussuchen. Oh, jetzt kriege ich auch noch. Das sollte ich wohl jetzt mal schnell machen. Ich fängt meinen Bauch auch an zu kneten hier. Oh. Nee, ist nur Luft drin. So schlimm wird's nicht. Die letzten Tage waren echt ziemlich hart. Also so eine Erkältung hatte ich lange nicht. Oh, da geht der Schnupfen auch schon los. Naja, also muss ich jetzt... Halt dich zurück, ich bin nächste Woche auf einer Messe. Ja, das ist doch cool, da kannst du das gut verteilen. Ja, super. Das ist gar keine Erkältung, das ist Ebola. Ja, genau, 12 Tage hast du noch. Da schieben wir noch eine zweite Sendung rein. Dann passt das. Wir müssen echt mal sehen, wir müssen mal auf 3 Wochen umstellen oder so. Da kommst du da gar nicht gegen an, sonst ich weiß gar nicht, eher ernsthaft, hast du ja mal gesehen, was da in Evernote so drin ist. Das sind alles Sachen, die auch irgendwie berichtenswert sind, durchaus, finde ich. Ich hab das Gefühl, da ist irgendwo eine Schleuse geplatzt und die Dummen befolgen. Ja, das ab und zu so, die Dummen kommen in Wellen, ne? Das hat man so manchmal das Gefühl. Ich muss auch noch auf den Kommentar zumindest mal eingehen vom letzten Mal, weil der hat mich wirklich, wirklich geärgert. Ich bin immer noch nicht sicher, dass der nicht von einer Sockenpuppe geschrieben wurde. Die E-Mail-Adresse habe ich nämlich angeschrieben, da habe ich keine Antwort bekommen. Und das erinnerte mich so ein bisschen an so eine Sockenpuppe fauchend Hamburg. Ne? Ah, ja. Weißt, wen ich meine. Weil das war eigentlich gar nicht schlecht geschrieben, auch gut formuliert, aber überall so ein Tick so geschrieben, dass du unauffällig immer noch einen Schlag hinten drauf setzt, der da gar nicht stimmt an der Stelle. Den hast du hier unter Kommentare abgelehnt. Ja, da will ich auch, da möchte ich auch was zu sagen. Das werde ich dann auch. Aber erstmal, ne, haben wir jetzt 18.59 Uhr. Ich werde jetzt mal alles hier einleiten. Tja. Wo ist jetzt mein Mauszeiger? Also jetzt wird es nämlich Webtelefon starten. Schwacka, tschakka, tschukka, tschukka. Bei Mika bimmeln seit 19 Uhr die Glocken. Seine? Weiß ich nicht. Hat er geschrieben. Müsste er mir jetzt nicht sagen, dass ich auf Sendung bin? Na, sagt er diesmal nicht, sonst sagt er das eigentlich. Jetzt. Ich, ja, bei 1000 Mikes bin ich jetzt nicht ganz sicher. Interceptor ist da, das ist super geil. Ja, und sagt mir mal, ob wir bei 1000 Mikes auch Ton haben. Aber wir fangen jetzt mal an. Du. Ja, also hört man uns eigentlich? Ach, ja, wir haben. Jetzt kommt doch unsere Melodie erstmal. Okay, unsere Melodie. Okay. Also Tracers Klein hat entschieden, das wird unsere neue Melodie. Nein, Quatsch. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei so einem Geheimnis einer totalen Parallelwelt, nennt sich Geocaching. Und dazu habe ich einen Bowmore Small Batch mitgebracht, ganz neu zu. Also man sieht, um Geocaching zu hören, das wollten wir einfach mal am Anfang vorgeben, muss man schon Whisky saufen. Aber wir wollen natürlich richtig starten. Richtig. Oh, jetzt will er das Passwort haben. Guck mal, das ist wieder eins, cool. 1, 2, 3, 4. Es klappt wie immer sehr gut, dieses Hintergrundgeräusch. Sorry, da müssen wir heute, glaube ich, mit leben. Wir haben es nämlich noch nicht so richtig ermitteln können, woran es liegt. So, jetzt haben wir aber Showtime. Sag mir mal das Hintergrundgeräusch mal vorab, weil ich das gerade im Chat so schön lese. Haben wir das auf 1000 Mikes, auf Mixlr oder bei beiden? Sag da mal was zu, damit ich mal so im Hintergrund immer mal ein bisschen gucken kann, ob ich da irgendwas ändern kann. Mir ist das auch aufgefallen und wir wissen nicht so genau. Neustart nach Windows 8 kommt auf diesen Rechner nicht rauf. Das ist doof. Dann liegt es tatsächlich irgendwo am Rechner. Werden wir heute mit leben müssen? Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, das Geräusch, weil ich weiß überhaupt nicht, wo es herkommt. Könnt ihr damit leben oder sollen wir aufhören? Jetzt kommt das natürlich eine doofe Frage. Jetzt sagen alle aufhören. Ja. Nee, ich habe das Gefühl, die wollen das tatsächlich hören, alles? Ja, die antworten jetzt gar nicht. Jetzt sind sie geschockt. Das ist so unruhig, dass das. Ich gucke nochmal die Optionen hier rein. Da sagt er Lautsprecher. Alle Geräte, die derzeit Sounds wiedergeben. Nö, der braucht keinen wiedergeben. Passt schon, kann man gut mit leben. Kann man gut mit leben? Ja. Der Lautsprecher, den nehme ich jetzt auch mal raus. Ja, das siehst du auch, dass das Geräusch bleibt? Also, ja. Da. Oh, ich muss da hin. Er bleibt immer auf 2 bis 3 Dingern bei Mixlr. Also irgendwo kommt das her, ich weiß aber nicht wo. Nee, Heike saugt nicht, die ist. Es kann sein, dass das im Moment der Rechner. Ja, der CPU-Lüfter ist plötzlich laut und wir wissen nicht warum. Ich muss erstmal mein Evernote aufmachen. Ja, denk mal, dass wir nächstes Mal das Notebook dann wieder nehmen. Genau, wir sind in einer Parallelwelt, hast du mitbekommen? Ja. Ich wollte schon immer mal in einer Parallelwelt. Halt mal an, ich wollte jetzt gerade mal oben anfangen. Vorspann, genau. Vorspann. Gut. Ja. Also, das muss ich ja mal vorab klären, weil das ja einige wieder beschäftigt hat. Dass ich mich nicht sonderlich um Wünsche von Ownern schere. Ja, das bedeutet nicht, dass ich losgehe und die Caches kaputt mache. Also, ich glaube, dass wegen mir noch kein Cache zugemacht wurde. Ich schere mich deswegen trotzdem weiterhin nicht ernsthaft groß drum, was der Owner will. Aber ich gehe auch nicht los und beglücke die Leute damit, was Geocaching ist. Das heißt, wenn mich tatsächlich mal einer erwischen sollte, ist bisher noch nicht so oft passiert, dann sage ich ihm, es geht ihm nichts an, was ich da mache. Also wenn er mich das erste Mal fragt, also wird man ja ab und zu gefragt, was machst du denn da? Dann sage ich ihm gar nichts. In der Nase bohren. Nee, ich sag dann auch relativ nett und neutral, also gar nichts. Und wenn er dann nochmal fragt, sage ich, nee, es tut mir leid, aber ich muss ja auch nicht jedem erzählen. Und beim dritten Mal sage ich, es reicht, das geht sich überhaupt nichts an. Also es ist mir egal, wenn es ein Polizist ist. Also. Ich drehe mich dann immer weg und sage, ich möchte nicht mit Ihnen reden. Nachdem du angespuckt hast und vorher. Ja. Nee, ernsthaft, also ich finde immer witzig, wenn ich so höre, was manche sich ausdenken an Ausreden. Und ich sehe das ganz anders. Ich stehe da mal und denke, was geht die Flachpfeife an, was ich hier mache? Der kann mich höflich fragen und kriegt er von mir auch eine Antwort. Und die bleibt auch erstmal höflich, nämlich gar nichts. Und spätestens dann müsste er eigentlich merken, okay, der will mir das nicht sagen und ich habe auch kein Recht, das zu erfahren, jetzt gehe ich besser. Hey, was machen Sie da? Ja, eigentlich wollte ich gerade kacken, aber dann kam sie. Ich bin dabei. Nee, aber ernsthaft, erzählst du den Leuten immer, was du da machst? Oder? Nö, aber ich habe auch keinen Bock auf lange Diskussionen. Dann, also das kommt meistens immer dann, wenn ich mit so einem Klemmbrett im Wald unterwegs bin. Ja, was machst du mit einem Klemmbrett? Ja, ich bin so ein Alter. Also wenn ich so ein Multi habe, dann drucke ich mir den gerne aus. Oh mein Gott. Und renne dann so rum. Da ist mir schon zweimal passiert. Unter anderem auch bei diesem Pastor Bode Wandercash, dass mich einer angesprochen hat, und was machen Sie hier und ist da hier irgendwas Interessantes? Und ich stand gerade am Final. Ja, was sagst du da? Nö, ist auch blöd. Also sage ich, ja, ich mache hier für die Uni irgendwelche Käferbeobachtungen und das reicht dann schon. Echt? Jo. Und nö, ich sag tatsächlich nö. Ja, dann, ja. Das hatte ich auch mal, ganz am Anfang. Da gucken sie dich sehr irritiert an, ja, das ist so, ich bleibe aber auch höflich dabei. Es ist nicht so, dass ich die jetzt angucke, als wenn sie tot umfallen sollten oder so. Und was machst du dann, wenn du auf so einen Starrer triffst, der sagt, was machen sie da, und du sagst... Also hatte ich bis jetzt tatsächlich nur einmal, habe ihn gefragt, ob er schwul ist, und dann ist er gegangen. Ja, der stand auf Wegen und guckte mich noch zwei Minuten an. Ich sag, sag mal, bist du schwuler, was willst du von mir? Und dann ging er. Also nee, sorry, ich finde das einfach... Ich finde es höflich, dass man einmal sagt, nö, oder will ich jetzt nicht zu sagen. Und dann ist aber auch gut, dann muss aber auch eher so höflich sein und sagen, okay, der will mir das nicht erzählen und gehen. Also, weiß ich nicht. Es gibt so eine Sorte Mensch, das ist auch schon mal aufgefallen, das sind die Starrer. Die bleiben dann einfach dastehen, meistens so ältere, und gucken. Ja. Und machen nichts. Ja, du denkst einfach, die sind gefroren in der Zeit. Ja, drehst du dich zu ihnen hin und guckst zurück, dann gehen die ganz schnell. Das klappt fast immer. Nee, ich hatte mal einen, der hat mich an und lange angestarrt. Echt? Das war mir auch zu blöd irgendwie. Wahrscheinlich weißt du, wer zuerst blinzelt. Also ich habe es, wie gesagt, auch nur einmal gehabt, aber nee, also ich habe keine Lust den Leuten. Also ich habe noch nicht mal, ich bin dann da im Wald auch meistens nach der Arbeit nochmal unterwegs. Rollkoffer nehme ich nicht mit, ja, aber das, nehmen wir mit. Ne? Doch, manchmal. Hatten wir zum Klettern tatsächlich auch schon mit und uns haben die Leute auch etwas seltsam angeguckt mit dem Rolli mitten im Wald, aber auch da... Ich mag dieses Gespräch auf Zwängen gemacht. Ich bin sowieso eher so ein Eremit und die sollen mich in Ruhe lassen im Wald und dann sollen sie weitergehen. Ich frage sie auch nicht, warum sie da gang gehen. Aber um zum Ausgangsthema zurückzukommen, ich glaube, es war eindeutig im letzten Podcast, dass wir das auch erzählt haben, dass du nicht absichtlich irgendwelche Caches verbrennst oder zerstörst. Nein, es ging um den einen Leserbrief, auf den ich zurückkomme. Deswegen auch nochmal, das ist auch kein Aufruf, das genauso wie ich zu machen oder dass das die ultimative Lösung ist, sondern ich mach's so und da war dann in einem Leserbrief einer Hörerkommentar einer so angepisst, dass man sowas ja nicht, doch kann man, warum soll ich denn was anderes erzählen, wenn ich es genauso mache? Mein Gott nochmal, so. Das ist genau wie dieser andere Kommentar, dieser Hörerbrief, ich weiß nicht, kommt es noch dazu, dass wir immer auf Newbies rumhacken. Da kommen wir dazu. Ich will noch einen vorweg, was auch nicht hilft, also Kommentare können ruhig kommen und die können auch kritisch sein, warum die aber auch, wenn sie schon kritisch sind, auch durchdacht sein sollen, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber eine Mail, ne, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt vorlese oder nicht, aber muss ich mal machen, weil ich finde das schon... Also, mir hat einer gemailt. Heute habe ich erfahren, was du für einen geistigen Dünnschiss schreibst. Vielen Dank für deine Meinung über die Bevölkerung in diesem Landstrich. Wahrscheinlich bist du etwas viel Besseres oder auch nicht. Also jetzt mal abgesehen von der Rechtschreibung. Er bezieht sich auf einen Artikel, den könnt ihr alle nachlesen. Der liegt bei mir auf dem Blog ja irgendwo. Da ging es drum, so eine Runde, eine Cash-Runde. Also findet ihr unter Cash-Runden. Und da habe ich halt beschrieben, wie, und den Namen kann ich nennen, weil das sowieso jeder im Blog nachlesen kann, was soll's, wie Wechtel 58 da mit seiner Frau angefahren kommt. Das Auto bleibt vor dem Cash-Versteck stehen, mit laufendem Motor. Sprit ist also immer noch nicht teuer genug. Dann steigt er aus, geht zu diesem Baum, guckt sich nicht mal um, gar nichts. Wir standen da ja, also Heike war dabei. Holt den Cash raus, also wirklich jeder, der vorbeikommt, muss sich fragen, was da ist. Signiert den, legt den dann wieder zurück. Alles völlig offensichtlich. Wieder ins Auto, 400 Meter weiter zum nächsten der Runde und macht da weiter. Dann gehen wir dahin als Nächste. Ich hole das Logbuch raus. Schöner Stempel über drei Einträge im Mikrologbuch. So wie man das liebt. Und genau so habe ich das geschrieben. Ohne Beleidigung, ohne alles. Geschweige denn irgendein Landstrich. Naja gut, vermutlich meint er, er ist da mit allen verwandt. Ich keine Ahnung. Also ich habe weder den Landstrich noch sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur mal beschrieben, wie er da am Cachen war. Und das hat ihn zu so einer Mail veranlasst. Und ich habe die sogar beantwortet. Ich habe ihm geschrieben, naja, die Mail zeigt mir doch, dass ich nicht Unrecht hatte. muss ich mal einmal vorgelesen haben. Also mache ich sonst eigentlich nicht, aber wenn mir einer derart beleidigend hier kommt, ich muss es ja zumindest mal klarstellen. Wie gesagt, den Artikel könnt ihr euch alle durchlesen. Was beleidigend werdet ihr nicht finden. Der hatte bestimmt auch keinen Bock auf Reden. Ja, das stimmt. Weißt du? Das stimmt. Also er hat ja mit geistigem Dünnschuss vielleicht sogar recht, aber man kann es ja trotzdem anders formulieren. Also man kann sich du hast dann den Blog über ihn geschrieben? Ja, ja. Runde. Naja, weil ich ein Foto von dem Stempel, glaube ich, da drin hatte. Ach so, ja. Also es war schon klar, dass er das war. Aber ich meine, das geht immer mit ganz, ganz vielen, so viele sind das gar nicht, aber mit allen, die hier in unserem Podcast auftauchen, die sind ja nicht hier, weil wir sie in die Pfanne hauen wollen, sondern sie haben ja schon irgendwas geschafft, was echt aus der Menge heraussticht. Die sind hier, weil sie so geil sind. Ja, genau, also knallihärte Typen sind. Muss man mit leben. Genau. So. Ist auch Schluss mit Rücksichtnahme hier. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, diese politische Korrektnis. Wir berichten darüber, wir machen Boulevard und fertig. Ach so, du bist hier. Okay. Ja. Und jetzt kommt nämlich die Kommentarscheiße. Deswegen wollte ich die einmal mit durchflöten. Dann habe ich alles, worüber ich mich aufregen kann, erstmal durch. Irgendwer, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, die E-Mail hat mir nie einer darauf geantwortet, auf die E-Mail-Adresse. Stopp, das muss ich genau kommentieren. Also ja. Wir legen das ja immer in Evernote ab. Und da steht meistens was dabei. Aber tatsächlich steht da oben irgendwer. Ja. Also wie gesagt, er hat kommentiert und die E-Mail-Adresse, ich habe hingeschrieben, ob er das wirklich ernst meint. Es kam keine Antwort oder ob das seine E-Mail-Adresse war. Wie gesagt, ich glaube fast immer noch, das könnte eine Sockenpuppe von irgendwas Fauchendem sein. Oder so sein. Keine Ahnung. Weil da kam ja auch wieder was über irgendwelche Logs. Willst du das jetzt komplett vorlesen? Ja. Nee, Teile. Okay. Wo die Leute sich immer über uns aufregen, ist erstaunlich. Sollen sie das auch einfach bei uns im Blog machen? Wir veröffentlichen doch alles. Also. Sollen sie uns Geld geben, damit wir aufhören? Ja, oder das. Ja, für Tausender. Na gut, also er hat geschrieben, heute zum ersten Mal diesen Podcast mit seiner aktuellen Folge gehört und mich danach doch tatsächlich dazu bewogen gefühlt, diese zu kommentieren. Scheiße. Alleine schon mit diesen Formulierungen ahne ich, dass das wieder unser Roche ist. Unser Roche ist. dazu möchte ich sagen, ja, genauso kam die Kritik auch rüber. Er hat die einmal gehört, eine Folge, und überhaupt nicht begriffen, worum das in diesem Podcast geht. Weil hätte er mal 2, 3 Folgen gehört, dann wäre ihm klar gewesen. Naja, dann schrieb er, die Diffamierung neuer Cacher, die Dosen in Kackecken legen, erfreut sich ja generell hoher Beliebtheit, woher immer das war. Das ist auch sicher was, da ist auch sicher was Wahres dran. Also allein diese beiden Sätze widersprechen, also er redet von Diffamierung und sagt, andererseits ist was Wahres dran. Hätte er das noch groß geschrieben, wäre es noch viel besser gewesen. Und das stimmt doch gar nicht. Okay, weiter geht's. Anstatt sich ihrer aber anzunehmen, ja, ich bin halt nicht schwul, als sie, also an sie Hand zu nehmen, lieber feste ablästern, ja, also bevor ich die Leute befummel. So. Kindergärtner Jörg. Genau. Gut, kann man machen, kann man auch alles mit dem Wort Boulevard rechtfertigen, nützt nur keinem. Dazu sei gesagt, feste Ablästern, ja, das ist Prinzip Boulevard. Jetzt hat er es verstanden. Und rechtfertigen, ne, müssen wir uns für gar nichts. Wir kriegen für unsere Seite kein Geld, wir kriegen keine Werbung, wir schalten keine Werbung. Keiner muss uns anhören und deswegen drauf geschissen auf irgendwelche Rechtfertigungen. Aber generell, ich weiß nicht, welche. Man kann ja aus so einer Folge was raushören und man kann eine Folge hören. Genau. Wir diffamieren keine neuen oder jungen Cacher. Doch. Die, jetzt die nicht bereit. Achso, okay, dann ja. Wenn Peter 3 Funde hat, meint aber überall einen Kackhaufen hinzulegen und da ein Nano reinzustecken und das dann Shitstorm Trail zu nennen, dann ist er hier im Podcast. Ja. Aber generell sind wir die Einzigen, die sagen, pfeift auf die Funde, die da hinter dem Namen stehen, redet ganz normal auf den Events, redet auch mit uns. Genau. Eigentlich halten wir die Neulinge noch oben, ja? Ja, ich, wie gesagt, das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe nichts gegen Neulinge, ich habe auch was gegen Neulinge, die 3 Tage dabei sind, sich nicht mal bereit sind, 5 Minuten irgendwas zu lesen und Facebook totposten mit der Frage, wie man irgendwie Koordinaten im Garmin Oregon ändert. Dann guck ins Handbuch, du Dussel. Und sowas nehme ich auch nicht in der Hand. Auf sowas werde ich weiter rumhacken. Punkt. Hey, ich habe auf geocaching.com jetzt den ersten Cache gefunden. Der hat ein grünes Symbol. Was sind die gelben Symbole? Genau, genau. Solche Leute, sorry, aber. Und dann geht er weiter, den neuen dann aber pauschal eher geistig eingeschränkte Fähigkeiten zu unterstellen, wo immer das bewiesen ist, um selbst im direkten Anschluss Edinburgh falsch einzuordnen, war schon belustigend. Also, Junge, du musst dir erstmal deine Rechtschreibung angucken, dann weißt du, was belustigend ist. Übrigens, Edinburgh. Auch das beständige Unterbrechen durch Konzentration auf die beschwipsten Chatter, während jemand anderes versucht, etwas zu erzählen, nervt. Und in dem Moment, Junge, da hättest du einfach abschalten sollen. So. Dann kam Bayab dazu, fand ich zu süß. Der schrieb, leider ist es auch meine Erfahrung, dass viele Neucacher, und zwar viele, hört genau hin, viele, nicht alle, viele, viel zu schnell meinen, einen Cache verstecken zu müssen. Leider kommt dann dabei auch viel Mist raus, meine Erfahrung. Genau, das ist kein Bashen, das ist Erfahrung, die man gesammelt hat. So, ja. Jetzt geht's mir gut. Den Scheiß habe ich hinter mir, weil der lacht mir doch ein bisschen auf. Eigentlich soll man ja nicht zugeben, ne? Aber der Kommentar hat mich echt genervt, weil der. Lag der quer? Inhaltlich zum Teil ja gar nicht verkehrt war, aber du merkst es einfach, dass er sich nicht mal die Mühe gemacht hat, vielleicht 2, 3 Folgen zu hören, um einzuschätzen, wie ernst wir manche Sachen meinen oder ob das alles Show ist. Da hat er alles drauf verzichtet und gleich losgepöbelt, wobei ich immer noch der Meinung bin, das ist die Sockenpuppe von unserem. Also eigentlich wie wir, nein. Ja, ich, so ähnlich. Nur wir dürfen das und er nicht. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich einen Podcast höre, der mir nicht gefällt, dann höre ich ihn nicht mehr. Und wenn ich was Entspanntes will, dann höre ich den Einschlaf-Podcast. Und, ja, apropos, ja. Wie? Mir fehlt nur eins, habe ich noch fast vergessen. Das kam nämlich später noch dazu. Ach, du meinst mit Mainz? Ich hatte dann ja scharf drauf geantwortet, nee. Und dann kam von ihm nochmal. Ich gebe zu, dass ich beim allerersten Kontakt. Nee, das war falsch. Warte mal. Nee, nochmal irgendwer. Er hat nochmal irgendwer. Wo ist das hier? Das ist darunter. Nochmal irgendwer, genau. Das Buddy, also erstmal heiße ich den Buddy für das dich. Das ist und ja schon Buddy. Kardinalbeleidigung. Genau. Nicht oder? Daran interessiert ist, was Hörer über den Podcast denken. Schwachsinn. Kann ich akzeptieren und beleidige mich auch nicht. Ich bin selber in der Medienbranche tätig und finde Resonanz eigentlich immer eher spannend. So, erstmal verallgemeinerst du da einen Quatsch. Was du über mich denkst, interessiert mich tatsächlich nicht. Was die Hörer denken, interessiert mich schon. Und dass du selber in der Medienbranche tätig bist. Ich meine, was soll das? Soll ich jetzt Ehrfurcht? Ich weiß nicht mal, was du da machst, ob du die Kabeltrommeln fettest oder keine Ahnung, aber das ist doch keine Qualifikation, dass ich das ernster nehmen kann. Nennt euch doch in Zukunft einfach Fauri. Ihn. Fauri, das Fauri. Ist auch cool, ja. Das ist ja süß. Das ist so ein. Chat, seid ihr noch da oder seid ihr schon eingeschlafen? Wir mussten uns mal was von der. Vielleicht habe ich euch heute zu viel am Anfang zugemutet. Tut mir leid, aber das lag mir so ein bisschen auf der Seele. Ich bin es einfach leid, mich anpuppen zu lassen für Sachen, die ich nicht gemacht habe. Wir machen genug Scheiße, dafür nehmen wir die Kritik auch hin. Wir entschuldigen uns auch. Ich fand zum Beispiel auch albern, dass man beleidigt ist, wenn ich jemanden FDF-Geier nenne. Aber wenn er sich beleidigt fühlt, habe ich mich dafür auch schriftlich und auch hier entschuldigt. Also ich kann meine Fehler auch durchaus akzeptieren. Aber dieser Leserbrief war wieder Mensch, Buddy, ich bin bei dir. Alles raus, was keine Miete zahlt. Und wenn es quer liegt, dann muss man halt mal drüber reden. Genau, dafür haben wir ja diesen Podcast. Das ist genau das, was ich meinte. Wenn du natürlich nur eine Folge hörst, kriegst du das gar nicht mit. Aber dieser Podcast ist nicht, wir vermelden hier nicht vollgeschleimte Neuigkeiten und erzählen uns alle, wie gut es uns geht. Da hört ihr hier den falschen Podcast, sondern wir sprechen über die Sachen, die manchmal komisch laufen beim Cachen. Versuchen das witzig jetzt zu machen und ich hoffe, jetzt komme ich vom Ernst auch wieder weg. Und kommst du. Hast du denn dein neues Profil auf unserer Website ja angeschaut. Was für ein neues Profil? Denn es gibt eine neue Profilseite. Auf unserer Webseite? Ja, geocaching.com hat ach, noch so, nicht auf das. Auf unserer Webseite? Ich denke, du meinst auf Podcast. Ja, nein, ich meine auf. Wir sind noch mit Jeremy Perdu. Also das Nano-Icon hat es immer noch nicht geschafft, realisiert zu werden. Dafür ist deine Profilseite jetzt verändert worden. Ich hatte das nur so nebenbei mitbekommen, dachte mir, nachdem, was da für eine Welle geschlagen wurde, oh Gott, sieht das bestimmt richtig schlecht aus, hab's mir dann angeschaut, so schlimm fand ich es jetzt eigentlich gar nicht, ein bisschen aufgeräumter, bei mir ist auch alles da, außer das Profilfoto. Ich habe den Unterschied ehrlich gesagt nicht erkannt. Also ich glaube, dein Beruf ist weg, ich frage mich sowieso, wer da irgendwie mal Beruf eingegeben hat, das müsstest du dann in den Text reinschreiben. Es ging völlig, ich habe mich vorbei. Und dann Warte mal, ist das jetzt quer dargestellt? Guck, oder war das nur guck mal, wir haben zu sehr draufgehauen. Süffel ist nach 17 Sekunden wieder aus dem Chat rausgegangen. Die Hälfte des Chats habe ich, glaube ich, gerade rausgekriegt. Dachten, sie sind auf dem falschen Sender. Heute bei Ekel TV. Guck mal, Duffy schläft bald ein. Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal Action. Ja, bei ihm ist es aber, hat er schon geschrieben, es ist schon 2 Uhr nachts. Ja, wohl, von der hört uns ja immer von den entferntesten Locations. Das ist sowieso so ein Punkt. Ich weiß, wir sind jetzt wieder ein bisschen wirr, aber das fällt mir jetzt gerade ein, bevor es mir wieder entfällt. Ich gucke ja ab und zu mal rein, von wo man uns hört und so, ne? Also, da sind ja auch ein, zwei mit Sicherheit bei, die Proxys vielleicht benutzen, aber. Kasachstan, das glaube ich nämlich nicht. Nee, also unfassbar, so 7, 8, 9 verschiedene Länder zum Teil. Ich weiß gar nicht. Hört uns wirklich ja einer aus dem außer Nuffi. Nuffi ist ja irgendwie, der kennt, glaube ich, kein Zuhause. Der ist nur auf Reisen. Naja, der Benebelte hört uns auch aus dem Ausland, denn hier Wackendorf 2, das ist eigentlich nicht mehr Deutschland, ne? Also, Heckenland hat mich beschissen, der hat heute getwittert, er wäre First Stage, schreibt er die Wahrheit hier, er ist Pornodarsteller. Ja, und das steht da jetzt nicht mehr. Guck mal, es ist nämlich jetzt ein Querformat, siehst du? Oh, Nuffi, ich habe mich gerade verbessert. Guck mal, jetzt ist tatsächlich so ein Querformat, dann stehen kurz die Caches, wie viel Trackables du hast und dann nochmal. Also ganz ehrlich, bräuchte das Bild vorher daneben, um das einzuordnen. Ich habe da reingeguckt und mir ist nicht bewusst gewesen, was Neues, weil wann guckst du dir das an? Nö, ich dachte nur, natürlich, nachdem ich das auf Facebook gelesen habe. Ja, aber hast du denn das vorher, das musst du ja vorher gekannt haben oder was? Ich habe da noch nie. Ja, natürlich, vorher war es irgendwie nicht quer, sondern im Hochformat und ich hatte ein anderes Foto da drin. Aber, die haben doch außerdem geschrieben, was sie verändert haben, insofern. Ich meine, sind das die wesentlichen Änderungen, die Groundspeak braucht? Du weißt ja, was ich mal ich habe mal wieder einen Verbesserungsvorschlag. Ich mache das ja immer über den Podcast, in der Hoffnung, dass es irgendjemand mal Groundspeak mitteilt. Wir wären schon gesperrt, wenn Groundspeak hier zuhören würde. Und zwar, mir ist es aufgefallen, wenn du eine Notification für ein Event bekommst, dann steht da ja, ich hatte mir jetzt hier dieses Slado mal rausgesucht, ja. Da steht ja der Owner, der Typ, Event Cache und dann steht da Datum. Ja. Und dann hat es mich immer gewundert, was da für ein Datum steht. Da wäre es doch eigentlich optimal, wenn da das Datum des Events stehen würde, wann das Event ist, dann sehe ich gleich eine Notification. Hätte ich jetzt vermutet. Nee, es ist das Datum, wann es gepublished wurde. Das ist ja völlig bescheuert. Ja. Das dachte ich mir aber auch. Das läuft wahrscheinlich alles durch einen Generator, weißt du? Und der. Ja, nee, das ist einfach doof. Das ist der gleiche, der praktisch auch Caches published. Und da ist es so. Ja, aber die haben die Notifications ja mal umgestellt. Das ist ja schon jetzt irgendwie Version 2. Ja, ja. Dabei haben sie das. Hätten sie es mal ändern können. Das machen sie ja nicht. Die ändern ja lieber die Profilseite, weil das wichtiger ist. Weißt du, weil dann gucke ich in die Notification, denke, aha, das könnte von Datum passen, klicke ich mal drauf. So klicke ich immer drauf und denke, ach so, na, da bin ich aber nicht da. Naja. Ja, das ist wirklich den. Also mir noch nicht aufgefallen, ich kriege keine Notifications. Ich hole mir mal Pocket Queries und dann sortiere ich das. Also erstmal drücke ich auf so einen Button, der mir per Makro alles rausjagt, was schon abgelaufen ist. Miss Marple stört das auch, genau. Das wird ganz viele stören, nämlich mal an, die da so arbeiten. Also die Notifications und ähnliches kriegen. Ich sortiere mir das in GSAK und gucke dann, wann die Daten, da sortiere ich es mir nach, da ist irgendwie dieses Datum. Wie heißt denn das? Gibt es gerade eine Spalte für? Also wann das dann tatsächlich stattfindet, das Event. Ach so, du hast ja diese GSK-Berichte gesehen. Ja. Ich habe die Zugriffszahlen gesehen. Wunderbar. Ja, da habe ich auch gestaunt. Also das scheinen die Leute echt beschäftigt zu haben. Ich nutze es jetzt nicht. Du hast ja auch geschrieben, warum man es nutzen sollte und ein paar Einsteigerfragen. Gar nicht sollte. Kann. Also kann. Ganz das wichtig. War, fand ich, eigentlich ganz gut gelöst. Ja, weil irgendwer mir, ich immer wieder höre ich mal welche. Jetzt auch wieder, ich glaube, in dem Süden, ja, habe ich das gehört. Das macht man, braucht man gar nicht. Nee, braucht man nicht. Man braucht Essen, man braucht kein Haus. Eigentlich kann man draußen im Wald leben und Gras fressen, geht alles. Aber das ist halt Komfort und ich benutze den schon. Ich kann sonst manche Daten einfach nicht vorhalten. Und da gab es dann irgendwo auch die Aussage, ich weiß nicht von wem, das könnte man alles mit Pocket Queries hinkriegen. No, das ist Quark. Kriegt man mit Pocket Queries nicht hin. Ja, also das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie man sich damit beschäftigt. Ich nutze GSAK nicht, aber ich steige in dieses Hobby auch nicht allzu tief ein. Ich cache, habe es mit meinem Pocket Query drauf und fertig. Ich halte das nie nach. Ich weiß am Ende auch keine Final-Koordinaten mehr. Wenn wir eine Route machen, dann lasse ich das meistens durch Halfo erledigen, weil der da richtig fit ist. Dann brauchst du es nicht. Aber wenn du dich wirklich ein bisschen besser damit beschäftigen willst, auch ein bisschen eine Auswertung haben, dann brauchst du GSAK und dann ist es auch wert, den Betrag zu zahlen. Ich habe es eine Zeit lang mal getestet, ja. Du kannst das ja irgendwie 30 Tage testen. Das kann alles. Also es gibt ja eins, das das Gleiche kann, das ist umsonst. Weil umsonst kann ich aber nicht hingehen und nölen und das geht mir schon auf den Keks. Irgendwer brachte das, GAPP heißt das, glaube ich. Das scheint, ich weiß nicht, ich habe mir das auch mal angeguckt. GDAK ist noch was anderes. Ach so. GAPP ist die PC-Version. Okay. Das macht einen Top-Eindruck, aber im Prinzip ist das ein nachgebautes GSAK. Und GSAK weiß ich, das läuft seit Jahren, das wird auch so schnell nicht eingestellt. Bei GAPP frage ich mich, von was lebt denn der arme Junge? Und den echten Vorteil sehe ich da auch nicht. Ist gleich gut. Das ist kostenlos, ja, schön. Dann wollen das Leute, die kein Geld haben, nehmen. Das ist okay, kann ich nur akzeptieren. Diese Kostenlos-Mentalität kotzt mich sowieso an. Wenn was funktioniert, dann kann man das auch bezahlen. Ich weiß, was kostet GSAK? Ich glaube, $30 oder was, aber dann auch nur alle 2-3 Jahre, so wenn es mal ein neues Major-Release gibt, selbst dann nicht immer. Ich glaube, von 6 auf 7 hat es, glaube ich, nichts gekostet und von 6 auf 8 dann ja oder so. Also kann man anders machen, okay. Aber GSAK hat einfach so ein, was GAPP zum Beispiel nicht hat, es gibt für GSAK einfach hunderte von Makros, die jeden Wunsch erfüllen, den du irgendwie haben könntest. Ja, leider. Weißt du, ich nutze, ja. Was ist immer bescheuert, wenn du wirklich mal eine Challenge hast und die mal durchliest und die hast du dann erfüllt und dann heißt es, ihr müsst jeden Montag auf einem Bein 5 Tradis gefunden haben, dann brauchst du wieder GSAK, um das rauszufinden. Ja, aber du bist sowieso selber schuld. Die ganzen, ja, du musst die Challenge nicht machen. Genau. Aber Challenge ist holy, lieber mir den also, für die, also GSAK ist das Tool für Challenge-Cacher. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, ob wir gleich lauten. Nein, das ist egal. Egal. Ja, also es wird. Es nervt mich so ein bisschen. Also kommen wir auch zu. Lassen wir. Eigentlich sind wir immer noch bei den Kommentaren. Wir haben uns ja mal vorgenommen. Wolltest du jetzt alle durchgehen? Nee, aber ich habe mir so einige und die auch nur kurz. Es geht mir schon darum, wenn die sich jetzt alle tatsächlich. Das ist ja wieder so der übliche Witz. Ich habe einfach mal geschrieben, warum kommentiert ihr bei uns nicht? Und habe extra dreimal erwähnt, braucht ihr auch gar nicht. Mir geht's nur mal darum zu wissen, warum nicht. Mir ist das egal, ob die Leute kommentieren wollen oder nicht. Das sollen sie ganz allein entscheiden. Daraus wurde ja auch wieder bei einigen dann, die müssen ja auch mal kommentieren. Das machen sie jetzt auch. Finde ich ja auch gut. Ist aber nicht nötig. Wenn einer nicht kommentiert, sind wir darum nicht böse. Also um Gottes Willen, wir freuen uns über jeden Kommentar. Aber wir weinen nicht, wenn einer keine Lust hat. Ist das absolut okay? Das sei nochmal gesagt. Mensch, mein Hals wird jetzt schon trocken von der Erkältung. Aber auf jeden Fall kamen jetzt echt viele Kommentare. Ich finde das auch gut, weil die auch teilweise echt Anregungen bringen. Und dann möchte ich sie zumindest mal einmal drüber gehen. Also nicht ins Detail, so dafür sind das zu viele. Hast du mal gesehen, was da an Kommentaren kam? Ja, ich denke nur an unsere Zeit. Wir wollen heute mal nicht 3 Stunden machen. Wir wollen das mal auf 2 Stunden versuchen zu drücken. Ich gehe auch schnell mal durch. Also was nochmal kam, ist von Flash. Mainz ist immer eine Reise wert, auch ohne ein Mega. Da ging es nochmal um dieses Thema, das erledigt ist. Ja. Stimmt, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Nochmal irgendwie hatte ich schon, da will ich auch mal drauf eingehen, von Gerald Müsli. Der wollte meinen Parkvorschlag nicht nutzen. Da würde ich ja immer noch mal gerne wissen, schade, ist er im Chat heute, wo er denn nur geparkt hat, ob das wirklich besser war. Zu Fuß. Ja, das war für das Doofi, da kommen wir noch. Kommt mir sowieso nochmal zu. Von Zwoka kam nochmal. Das fand ich sehr schön. Zwoka oder Zwoka? Jetzt nicht, dass ich noch wen falsch ausspreche. Ich gebe zu, dass ich beim allerersten Kontakt mit eurem Podcast auch noch etwas irritiert war. Das finde ich schon mal gut, das sehe ich echt als Lob an. Vielleicht ist das auch nicht so gemeint. Ich muss noch mal ganz kurz auf Micha antworten, Bullenherde. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sagte nur, GSAK ist das ideale Tool. Ja, das musst du nur dazu sagen. Micha hat geschrieben, das ist Quatsch. GSAK ist viel mehr als nur Challenges zu checken. Genau. Das ist aber das ideale Tool für Challenge-Statistiker. Ja. Du kannst viel mehr damit machen, das ist mir klar. Ich nutze es nur nicht. Kannst bei mir lernen. Na, also Zug haben wir zu Ende hier. Doch genau, direkte Art ist, die ihm gefällt. Das haben viele geschrieben. Ich glaube, das ist auch das, was das meiste bei uns so, die Spreu vom Weizen hätte ich fast gesagt, nee, aber die eine Seite von der anderen Seite trennt. Ne? Manche mögen die direkte Art, manche nicht. Und genauso sollte man diesen Podcast nehmen. Mag man sie nicht, Mann, dann hört man den nicht. Da verpasst man auch nicht wirklich was. Dr. Light ist da, ey. Wunderbar, wir haben es geschafft. Ich bin d'accord mit uns, dass wir immer gut unsere Meinung sagen. Ne? Wir drehen das einfach so, wie wir wollen, den Chat. Genau. Mika, kämpf weiter für OC, ist mir aufgefallen. Also ich muss jetzt mal aufhören mit diesen Seitenhieben auf das tote Pferd, auf die andere Plattform. Also, da muss man auch ein bisschen Idealist sein und wenn man sich damit arrangiert, dann ist OC ein richtig gutes Ding. Ja. Ich könnte für was dir auch immer. Ich könnte dir jetzt noch nicht mal sagen, warum ich es nicht nutze. Ich bin halt einfach bei Geocaching und da bleibe ich halt. Aber ja. Es gibt genauso viele, die ersten Berührungen mit OC haben und bei OC bleiben. Aber Mika lockt die ja insgesamt vom Geocaching weg. Bei jedem Podcast fragt er die Leute jetzt wegen Ingress, dass keine Sau spielen will, aber er will da alle hinlocken. Ein Scheißspiel übrigens. Ja, ich benutze es immer noch, weil ich keine Caches um meine Arbeit habe, nutze ich das mal mittags, dann habe ich wenigstens überhaupt irgendwelche Ziele. Also, naja. Ja, Gerald Müsfi hat nichts vom Log-Service mitbekommen und hätte so gerne mit in den Shitstorm teilgenommen. Das glaube ich, Gerald. Wo er da war, hat er wieder zu viel gearbeitet. Das glaube ich, Gerald, sofort, dass er das gerne mitgemacht hat. Das war übrigens das Thema, oder? Ja, was Schönes. Lief richtig gut, fand ich auch. Also hatte ich ja auch nochmal was zu geschrieben, deswegen brauchen wir da nicht so mehr groß drauf eingehen. Aber ja, hatten wir, glaube ich, sowieso nochmal in den Themen, dass wir da mal kurz drauf eingehen. Ufaust LD hat da nochmal umfangreich zu GSAK was geschrieben. Der benutzt das nochmal wieder anders als ich. Also ruhig nochmal in die Kommentare gucken, wer sich für GSAK-Anwendungen interessiert. Welches LVI? Ach, welches Level? Weiß ich nicht, Mika. UVS LD, wie gesagt, findet ihr unter dem Artikel, irgendeinem GSAK-Artikel. Gute Nacht, Nuffi. Nach Seoul, mein Gott. Der hat nochmal Interessantes dazu geschrieben. Und Johannes hat noch einen GSAK-Workshop in den Bemerkungen, in den Kommentaren eingestellt. Ich lese ihn einmal so vor, kriegen wir bestimmt auch irgendwie einen Chat. Interceptor ist heute ja, glaube ich, da. Sein Workshop findet man unter Blog, also blog.flwrs, also flwrs-and-mtn.de/gsak-workshop. Einfach nochmal langsam anhören, dann kriegt ihr das schon hin. Und da hat er mich nochmal auf was hingewiesen, was ich nochmal gleich mit einstreuen möchte, und dann bin ich auch durch und kannst du mal ein bisschen reden. Meine Stimme ist bald weg. GSAK hat wohl mal einen Bug gehabt bei Version 8.4 und seitdem datet die sich nicht mehr selbstständig ab. Und das muss man da einmal per Hand machen. Also wer mal seinen GSAK anwirft und das nicht so drauf geachtet hat, achtet mal drauf. Wenn ihr 8.4 habt, müsst ihr unter Umständen per Hand mal aktualisieren. Funktioniert dann aber problemlos. So. Ja. Haben jetzt fangen wir nach 31 Minuten mit dem normalen Podcast an. Wir müssen aufhören, einfach diese ganzen Dinger da durchzukauen. Was mir aufgefallen ist, bei jedem Mega gab es früher, ich weiß gar nicht, du warst jetzt auf dem, wo warst du denn, bei welchem Mega jetzt vor kurzem? Ach, du warst ja hier beim Giga. Auf gar keinem Mega. Auf dem Giga. Wegen Giga? München? Ja. Ja, ja. Da gab es ja immer so GSAK-Workshops. Gab es das da auch? Die gab es aber überall. Ja, gab es die da auch noch? Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das Programm nicht mal angeguckt, ehrlich gesagt, in München. Dafür war mir das alles viel zu groß da. Okay. Könnte aber gut sein, glaube ich. Ich nehme mal schon an, weil das ist eigentlich auf fast jedem Event üblich. Weiß ich nicht, war einer aus dem Chat noch in München und weiß, ob es da was gab an Workshops? Also generell scheint ja so ein Menüpunkt oder ein Vortragspunkt zu sein, der extrem gern von Leuten besucht wird. Das heißt... Was willst du auch sonst machen? Ja, GSAK hat halt eine Oberfläche, wo du dich erstmal reindenken musst. Ne? Nicht drei Knöpfe, sondern du musst erstmal schauen, wo spielst du was ein. Mhm. Das ist so eine Art Linux-Tool. Das ist voll kranke GUI. Das Programm ist super, aber die GUI ist scheiße. Der Dino, der ist doch auch so gut da drin, der hier aus... Dino? Dino, dieser altgediente Cacher aus Hamburg. HHL, genau. Und ich meine jetzt nicht dich. Genau, fiel mir jetzt nicht ein. Der ist ja auch so immer so fit. Der hat geile Tipps, aber der gibt die nicht so weiter. Also doch, der gibt die schon weiter, aber nicht in Workshops, sondern eher so, wenn man ihn kennt. Wenn man ihn kennt oder wenn man im grünen Forum sich in diesem GSAK-Unterpunkt tümmelt, da hat er auch immer gerne... Muss man auch vorsichtig sein mit HL im grünen Forum. Wir mögen uns, wir treffen uns, wir grüßen uns, wir mögen uns und unterhalten uns, aber im grünen Forum haben wir uns auch schon, da wurden schon beide Beiträge gelöscht, weil zu viel Beleidigendes drin war. Ja gut, du sollst in dem Forum jetzt nicht fragen. Ich habe ein blaues Fragezeichen auf der Karte, was ist das? Ich glaube, dann dreht er dich einmal durch. Aber wenn du eine Frage zu GSAK kriegst du eine ziemlich gute Antwort. Ja. Das muss man ihm lassen. Also wer nicht auf den nächsten Workshop warten will oder nicht diesen Workshop, den wir gerade vorgelesen haben, testen will, grünes Forum. Ich empfehle das grüne Forum. Oh Gott, ich muss Fieber haben, warte. Und da im GSAK unterpunkten nachschauen, nach HAL. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade mit mir starten, mit dem Link hier, GPX-Dateien vom Smartphone auf das GPS übertragen. Gibt's aber nicht mehr. Können wir. Wieso gibt's das nicht mehr? Den Link gibt's nicht mehr. Echt? Ja. Können wir. Von wem waren das? Linken. Das war von Cashland. Aha, warum hat er den weggenommen? Ich weiß es nicht. Der Link funktioniert nicht mehr. Können wir das Thema streichen? Tjo. Schön. Och, dann haben wir, was haben wir dann? Kurzen Rückblick. Oh, nee. Doch, den machen wir auch kurz. Das dauert halt ein bisschen länger. Dosenfischer-Konzert. Nö. Doofi. Ich weiß nicht, wie viele Leute eigentlich wirklich da waren. Ich fasse es auch kurz, auch wenn dann wieder das Risiko besteht, dass irgendwas falsch verstanden wird. Ist egal. Ist mir mittlerweile echt egal. Ich fand, die Band hat echt alles gegeben. Die haben versucht, die Leute mitzunehmen, alles. Es ist aber wohl äußerst unterschiedlich angekommen. Also ich habe von, das war das Schlechteste, was ich hier gehört habe, bis zu, das war ein tolles Konzert, alles gehört. Ich selber habe das bis jetzt noch nicht richtig einsortiert bekommen. Ich fand einfach, das ging nicht richtig. Die Leute gingen nicht richtig mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem norddeutschen Zurückhaltung lag. Ja. Die Location selber fand ich eigentlich auch nicht so. Warst du da schon mal im Rieckhof? Ich war da noch nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Die Partykanone Tracer war einfach nicht dabei. Und ja, ich glaube daran lag es nicht. Daran lag es einfach. Nee, aber es war wirklich, du sitzt da mit Tribünen, aber sitzt halt, das finde ich schon seltsam genug beim Konzert dann. Das finde ich bremst schon alles. Ja. Du kannst allerdings auch stehen, aber die Leute standen dann noch alle ganz weit weg am Anfang von der Bühne. Dann hat der Sandmann sogar versucht, sie mal ranzuholen mit einem witzigen Schnack und so. Das funktionierte alles nur sehr bedingt. Ich weiß es nicht, ich fand's mal wieder unterhaltsam. Die Musik ist nicht meins, aber das ist jetzt auch Geschmackssache, da lässt sich eh nicht drüber streiten. Die mag man oder die mag man nicht, mein Gott, das ist auch egal. Ich wusste, was auf mich zukommt, von daher kann ich mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Aber ich fand die Stimmung irgendwie kam nicht so. Ja, kommt drauf an, mit was du das vergleichst. Das, wie hieß das, dieses Schiff da an Bremen? Das, die Treue, das war das Großartigste, was ich erlebt habe. Betonboot war das. Betonschiff. Betonschiff in Bremen, ja. Das ist natürlich ein Level. Das du hast. Und das musst du erstmal wieder toppen können. Und wenn dann die Location nicht so passt, dann kannst du es auch nicht toppen. Ich weiß nicht, die Band hat sich ja weiterentwickelt, habe ich gehört. Ist nicht meine Musik, aber. Ja, ich mochte das halt, wie er früher langsam vom Sofa gesungen hat. Das war meins so mehr. Und jetzt ist halt eine echte Band. Die sind da mit 5 Mann auf der Bühne. Die haben, der eine hat Leuchtdinger an den Finger gehabt. Hier der Bassist, glaube ich, ist das. Und der Sandmann, der da lief, da barfuß über die Bühne hin und zurück. Also die haben Action gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Aber die Leute sind irgendwie, ich hatte das Gefühl, die springen nicht genug an. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck. Ich fand es insgesamt aber von der Band her, hätten sie es nicht besser gestalten können. Ich bin natürlich auch ein bisschen jetzt subjektiv, weil erstmal kenne ich die beiden ewig und zweitens haben wir ihnen ja noch die gesamte Platte leer gefressen. Dann kannst du ja König auch keine Stimmung haben, wenn der Bauch voll ist. Ne? Ja, genau, Demi war das, genau, mit den Lichtern an den Fingern. Demi. Nein, die haben nachher oben abgebaut und hatten aber wohl schon gegessen da von ihrem Catering. Und irgendwer sagte, Mann, die wollen wir nicht wegschmeißen, komm mal mit runter. Wir waren aber nur eine Handvoll Leute, wir waren wieder die Letzten wie immer. Und dann war McFly noch da mit seinem Mädel und Heike war noch und wir sind dann runter. mit Deichgriffen und Harald. Ja, und dann sollten halt diese Platten weg. Da gab es echt lecker Essen. Also wir sind richtig satt geworden. Okay. Ja, mit dem macht's ja auch immer mal Spaß, oder? Mit Deichgriffen und Harald, wenn du da am Tisch stehst, da kannst du natürlich auch. Ja, wir hatten unser Spaß. Ich kann mir gar keine vorstellen, dass da keine Stimmung war. Also wahrscheinlich bei euch am Tisch dann. Nee, abends war Stimmung, als wir da unten waren, das war schon. Aber während des Konzerts konnte sich ja nicht unterhalten, war ja viel zu laut, ist ja auch richtig so. Also erst habe ich gedacht, naja, sonst könnte man sich wenigstens unterhalten. Da habe ich gedacht, das wäre ja noch schlimmer, wenn das so leise wäre, dass sie alle unterhalten. So Hintergrundmusik, naja. Okay. Ich fand es aber okay, also es war nichts, wo ich sagen würde, war schlimm. Es ist halt nicht meine Musik und dadurch wird es jetzt nichts für mich werden. Aber es war gut besucht, fand ich. Nur wie gesagt, die Leute hätten ein bisschen mehr mitgehen können, was nicht an der Band lag, das sei nochmal betont. Wie das dann in Ulm war, weiß ich nicht. Das müsst ihr woanders nachlesen. Ich würde da tatsächlich wieder hingehen. Allein schon, wenn man eine Menge Leute sieht. Ja. Ja. Ja, dann haben wir jetzt... Wir fassen das jetzt mal ganz kurz. Obwohl da so viel Text ist. Ich frage mich gerade. Ich habe es vorher gelesen. Es geht da um eine Coin. Da hat mal wieder einer eine Coin gekauft. Und dann hat er gedacht, jetzt ist das ja seine. Und jetzt wäre es ja rechtens, mal alle Logs zu löschen. Hat er dann auch fleißig gemacht. Dann haben die Leute sich aber langsam mal beschwert, weil sie das nicht so gut fanden, dass ihre Loks da gelöscht werden. Dann hat dieser neue Besitzer, der heißt wohl Chaco oder was, da nochmal reichlich Öl ins Feuer gegossen, indem er erstmal alles und jeden beleidigt hat. So armselige Kreaturen, Idiot waren so die Sachen, die da so kamen. Der hat eine aktivierte Coin gekauft. Ja, genau, die schon zig Discover-Loks und so hatte. Und die hat er dann alle gelöscht. Ist ja eine arme Sau. Und dann hat auch mal einer nach Groundspeak, also Groundspeak angeschrieben, ob das dann so alles gut wäre. Die haben dann den Owner angeschrieben und ihm gesagt, hör mal, du darfst die nicht löschen. Das geht nicht. Ne? Und weil er rauskam, der löscht immer noch. Selbst das, was Groundspeak wiederhergestellt hat. Also erstaunlich, dass Groundspeak sich das so gefallen lässt. Und ich fand einfach dieses Benehmen derart daneben, weil ich kann das ja verstehen, aber wenn ich so eine gebrauchte Coin kaufe, dann kann ich nicht anfangen, die Loks zu löschen. Das ist einfach... Das ist scheiße. Deswegen, falls noch einer mal gerne gelöschtes Lock haben möchte, dann geht er einfach mal zu der Coin mit der Nummer PC9G1P. Oh Gott, sind wir böse. PC9G1P. Und da könnt ihr mal sehen, wenn so, naja, vielleicht möchte mal einer ausprobieren, wie so eine Löschlog-Mitteilung aussieht. Dann kann er das da machen. Also da kann man dann loggen und dann kriegt ihr sehr schnell eine Mitteilung, dass euer Log gelöscht wurde. Quatsch, ich würde einfach loggen. Hallo Chaco, ich möchte ein Kind von dir. Wenn wir jetzt alle mit diesem Text loggen. Ich habe einen Moment drüber nachgedacht, ob man das machen kann oder nicht. Ja, das ist böse, aber ich finde das, was er macht, noch viel schlimmer. Weißt du, das sind Leute, denen ist halt so ein Discover-Log wichtig und denen ist das Icon wichtig und was weiß ich nicht. Und wenn ich so einen scheiß Gebrauch kaufe, dann muss ich doch damit leben, dass da schon Loks drauf sind, oder nicht? Sonst kaufe ich sie mit also neuen. Wenn ich so einen scheiß Gebrauch kaufe, dann hat man mich irgendwie beschissen, oder? Das ist eine Das ist wieder, ich glaube, da ist wieder für jeden, ist gelockt. Oh, tatsächlich, guck mal. Schade. Oh. Ich hatte es ja schriftlich gemacht, damit man noch schnell was machen kann, aber wurde wohl nicht so genutzt. Ja, erstaunt mich, dass das da alles erlaubt ist und dass Groundspeak diese Löschung dann zugelassen hat. Das jetzt lockt, finde ich alles sehr, sehr merkwürdig. Da ist Groundspeak jetzt aber auch ein bisschen auf einer merkwürdigen Bahn unterwegs, oder? Ja. Was soll ich dazu sagen? Der hat die Loks alle gelöscht. Die haben das ja selber auch irgendwie gelockt. Und dann hat er die Loks von Groundspeak auch gelöscht. Ja. Ja, was soll's? Dann und jetzt lockt ihn, also locken mit CK, lockt Groundspeak das für ihn, damit keine neuen kommen? Also, er kann jetzt auch nichts mehr machen. Nee, aber letztendlich hat er wohl alle gelöscht. Und ja, jetzt hat er letztendlich das erreicht, was er erreichen wollte. Und Groundspeak hat das unterstützt, obwohl sie sagen, dass das nicht zulässig wäre. Also das finde ich jetzt ein bisschen komisch, was Groundspeak da macht. Die hätten alle Loks wiederherstellen müssen und es dann locken. Ja, vielleicht hätten sie den User gleich mitlocken sollen. Nee, davon mal ganz ab, aber also finde ich jetzt echt das Verhalten von Groundspeak auch nicht gerade gelungen. So sind sie halt, die Amis. Was sollst du dann so groß sagen? Ja, stimmt auch wieder. Kurz bevor wir den Rückblick kommen, den kannst du mal ein bisschen machen. Welchen Rückblick? Ich dachte, wir wären eins, durch. Eins nach dem anderen. Was bei den Dosenfischern noch bekommen habe, ist eine Visitenkarte für was ich ganz gerne mal zumindest mal bekannt gebe, dass es das gibt. Weil da war ich beim letzten Event und das hat mir sehr gut gefallen. Ist zwar für 2016, was ich jetzt schon langsam echt ein bisschen skurril finde, aber Mega-Event in Koblenz, 22. bis 24.07.2016, wohlgemerkt, www.mega-koblenz-2016.de. Wen das interessiert, ich fand das damals sehr schön da unten. Ich fand es auch sehr schön da unten, aber ich muss die Stadt jetzt nicht nochmal erleben. Aber generell generell spielen sich die Mega-Events, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mal besprochen, ja immer stark im Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich ab. Ja. Also in dieser Ecke da. Rheinland ist Koblenz. Ja. Ich glaube, ich habe es verstanden. Und Ruhrgebiet ist Duisburg, so die Ecke. Ruhrgebiet ist alles hinter Hannover. Ja, so kann man es auch sagen, weil die natürlich eine Menge Zulauf haben und auch grenznah liegen. Ja, aber Koblenz fand ich auch mit der Seilbahn und so. Also ich fand jetzt die Stadt nicht so interessant wie die Seilbahn da oben, diese Location. Und dann sonntags fand ich als Krönung, ehrlich gesagt, diese Schifffahrt, die war derart entspannend. Nochmal und dieser Mystery Tagen. In dieser Seilbahn. Das den habe ich jetzt, sagt mir nichts, aber... dieser Mystery war eine Legende. Die irgendwann aufkamen und gestreut wurden. Ach so. Von Tom. Und ja, das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Ich glaube, in Gondel 11 soll die Cash-Dose liegen. Echt? Ja. Da habe ich gar nichts von gekriegt. Komm, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich meine, du brauchst genau. Das. Ich war übrigens in Ulm. Du brauchst ja sowieso nicht hin, aber. Ich war in Ulm. ist eine total schöne Stadt. Ich habe den Kiki da getroffen. Und eigentlich, soll ich es jetzt sagen, Kiki? Eigentlich haben wir nur gesoffen. Also so vom Event habe ich wirklich nicht viel mitgekriegt. Das soll wohl gut gewesen sein. Aber du, wenn du mit Kiki den, diesen selbstgebrauten da trinkst, dann bist du auch irgendwann mal nicht mehr anwesend. Kiki das in der Sonne. Mit beiden. Aber ich habe sie alle überlebt. Aber gelockt habe ich und ich werde auch das Event loggen, weil ich bin ja jetzt überall zu sehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe manchmal so Aussitzer. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall bin. Hust du jetzt schon den Schnaps? Ich muss mal einen Schnaps trinken. Okay, ich schiebe jetzt mal ein, bevor du jetzt noch weiter zum Rückblick kommst. Nee, du kommst doch gerade, der Rückblick von Dings und dann müssen wir durch mit Rückblicken. Der Rückblick, ach, vom Geocaching-Log-Service. Ja, haben wir aber Artikel drüber geschrieben, das kann jeder dann auch nachlesen. Also das können wir wirklich kurz fassen. Der Hammer, was das für Wellen geschlagen hat. Ich fand es wieder toll, wie jeder auf Facebook, so wie wir, drüber diskutiert haben. Ja. Keine Ahnung, aber erstmal eine Meinung aufmachen. Ja. Nicht mal ausprobiert oder so. Ja. Nicht ausprobieren. Und was ich auf Facebook auch gut fand, in diesen, da hast du es richtig gesehen. Also du kannst das dann irgendwann so nach 30 Kommentaren mal auflösen. Das interessiert keine Sau. Das ist so eine Endlosschleife. Dann kommt der nächste Haut wieder rein. Das stimmt. Und dann sagt er wieder alles Scheiße. Ja. Und den Himberger, den müsste man anzeigen. Das stimmt. Das ist auch mich würde mal interessieren, was der wirklich in Seattle aufgeschlagen ist. Aber ausprobiert hat es im ersten Step keiner. Und dann haben es ja doch einige ausprobiert. Ja, die Zahlen hatte ich auch eingesetzt. Ja, genau. Das ist wohl eine zweistellige Zahl zumindest gewesen. Und es haben auch welche ausprobiert, die haben es nicht verstanden. Also man muss dann schon die Antwort-Mail auch mal durchlesen. Ey, cool, irgendwie 3 Tage später auf Twitter kam noch einer und schrieb, das geht ja wohl gar nicht. Ja. Wo ich dir geschrieben habe, tut mir einen Gefallen, guck's dir mal eben genau an und dann meld dich nochmal. Dann kam auch, oh Scheiße, reingefallen. Das war der erste und einzige, der wirklich mal auch ganz offen gesagt hat, oh shit, da bin ich reingefallen. Fand ich richtig gut, weil eine Ehrlichkeit mag ich. Was ich auch noch gut fand, war hier die Zusammenarbeit der verschiedenen Podcasts, die das Thema so nach und nach immer mal so ein bisschen promotet haben. Und dann hast du auch gesehen, wie es dann immer wieder mehr an Fahrt aufnimmt. Also wir können so. Da musste ich ein bisschen über Hatti lachen. Ich muss es gestehen, Hatti, sei mir nicht böse. Aber sonst, weißt du, da sagst du über Giga, da muss man berichten. Ja. Und hierüber sagst du, nö, da muss man nicht berichten, das geht so gar nicht. Weißt du, das war auch Giga-Größe an Hörern. Da hättest du also auch drüber berichten müssen. Es tut mir leid, aber das fand ich wirklich. Als ich das so hörte, dachte ich, naja, das sind dann auch verschiedene Sichten. Nee, aber es haben ja alle mitgemacht, es hat sich ja echt verbreitet dann. Also die Bayern haben da Erstaunliches auf Facebook bewirkt. Ja, und dann hat sich, ich glaube, der GC-Treffpunkt auch nochmal gemacht. Also es ist. Stimmt, die kam auch noch dazu, genau. Die haben nochmal den südwestlich abgedeckt. Genau, es war eine wahre Freude zu sehen. Also wir könnten mal einen Shitstorm machen. Der würde. Ja, es ist. Also was mich erschreckt hat, ist, dass man sowas bei uns im Podcast hört und glaubt, ey, da habe ich ein bisschen das Glauben an Teil unserer Hörer verloren. So, weißt du, jetzt, ich habe was Schönes entdeckt. Ja. Ich habe übrigens den Link wieder gefunden, das bringe ich dann gleich nochmal. Aber ich habe ja den ersten Lost Place, den ersten Geocaching-Shop in Berlin. Der sollte über eine Seite finanziert werden, ja. Vision Bakery. Ich kannte die gar nicht, ich kannte nur so Kickstarter und sowas. Und ich fand's unter folgender Prise. Also da steht so ein bisschen, was sie so machen, so ein Shop für Geocacher. Ja. Und mir ist es nur auf Facebook aufgefallen. Ich bin ja so ein kleiner Facebooker, weil mir da einfiel, so 264 Leute haben das geliked und fanden das, und Like heißt ja gefällt mir, und fanden das cool. Und ich dachte, oh, gut, okay, 264 Leute liken das. Guckst dir mal die Seite von Vision Bakery an. Er brauchte irgendwie 16.700 ein paar zerquetschte für sein Ziel. Ja. Er hat 57 Unterstützer gefunden und 3.000 Euro eingenommen. Das Thema ist also, oder sie, das Thema ist also leider nichts geworden. Oder leider, ich weiß es auch nicht, wenn du dir ein Unternehmen also gründest, also dann würde ich dann nicht vorher Geld, also entweder habe ich das Geld, um das an den Start zu bringen, oder ich habe das Geld nicht. Steht da irgendwie, was die eigentlich verkaufen wollten? Das soll der erste, warte, Geocaching-Shop in Berlin werden. Alles, was Geocacher so brauchen. Also nicht speziell mit angeschlossenem Kaffee, zusammensitzen, Vorabtreffen, sowas ähnliches wie das Stado. Da steht kein Scherz, dieser Lost Place Shop wird vielleicht bald unsere Ingris Stammkneipe? Was? Wieso öffnet der und lässt und nimmt Ingris da mit rein? Oder was meinst du, Mika? Das sehe ich gerade im Chat hier. Oder ist der jetzt schon pleite und ihr könnt den Laden billig übernehmen oder was? Also ich also fand sieht das ja ganz nett aus. Ja, aber einen Geocaching-Shop würde ich jetzt auch nicht unterstützen. Was soll denn dabei rauskommen? Ich kann mir das nicht. Aber da siehst du wieder die Diskrepanz zwischen Leuten, denen sowas gefällt, die das teilen, die das scheren, und Leuten, die dann letztendlich auch bereit sind, dafür was zu bezahlen. Also mir ist wohl, ist so eine Art. Ja. Also mir ist nicht völlig klar, ob man davon wirklich leben kann. Ich meine, gut, diesen Schlado hier, wie heißt er? In Hamburg hier, wie heißt denn der richtig? Da? Heißt er nicht Schlado? Nee, Schlado heißt der Scheißlanger Donnerstag. Cash-Kontor. Ich, keine Ahnung, was der an Umsatz macht. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass du, ich meine, man muss mal ganz realistisch stehen. Du brauchst ja, wenn du so einen Laden hast, naja, wenn du wenn du überleben willst, muss er schon 3.000-4.000 ich weiß nicht, ob der Laden vorher existiert hat. Du zahlst ja, vielleicht hast du schon einen Laden, zahlst die Miete und nimmst das als zweites Standbein rein, dann wird es das gehen. Kann ich ja noch glauben, ja. Und der Cash-Kontor geht ja auch stark über das Internet. Und der hat ja so eine kleine Fangruppe. Die treffen sich ja tatsächlich immer am Donnerstag da. Und natürlich, aber trotzdem muss ich ja im Monat, sag ich mal, 2.000 netto übrig haben, damit ich überhaupt mal leben kann. Du, da muss doch Miete, Strom, alles bezahlt werden. Was und das an Filmdosen wird schwierig. Also ich kann mir das, also ich gönne ihm das, um Gottes Willen, er lebt ja auch schon lange fort, aber ich kann es mir immer kaum vorstellen. Also, naja, es funktioniert ja irgendwie, es gibt ja auch den in Hamburg schon lange und ist ja auch bekannt, erfolgreich weiß ich nicht, kann ich beurteilen. Ich frage mich immer, habe ich so immer das Gefühl, das ist so wie bei den Kochprofis, die kommen ja dann auch manchmal so im Laden und ziehen dann die Finanzen durch und dann sehen die eigentlich, dass sie sich seit 10 Jahren vom Hand in den Mund leben. Ja, genau. Also du sagst ja, bei einigen auch du sagst, die haben da so eine Fangemeinde, aber da befürchte ich, ist das immer so ein bisschen wie in der Kneipe. Da hast du auch deine Fangemeinde, die hält sich dann den ganzen Abend an einem Bier fest. Da verdienst du ja aber letztendlich nichts dran. Na, ich glaube schon, dass die ihre Ausrüstung da kaufen. Ja, aber wie viel brauchst du denn an Ausrüstung? Ja, kommt auf an, wie man sich immer anstellt. Ja. Gibt ja Leute, die versenken ab und zu mal ihr Garmin im Wasser. Ja, oder fahren mit dem Auto drüber, so wie ich das gemacht habe. Ja. Wie war, sagst du das? Ja. Obwohl mein Garmin geht jetzt noch. Ich werde es behalten. Ich habe ja kurz überlegt, dass hätte ich jetzt, wenn ich das Montana einschicke als kaputtes Gerät an Garmin, vielleicht mal als Info, dann kann man für einen Aufpreis von 260 € neues kriegen oder gegen einen Aufpreis von, ich glaube, 380 € rund ein Monterra. Also das ist wirklich ein gutes Angebot, finde ich. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, mit dem Auto drüber gefahren und das Display hat so einen kleinen Sprung, aber es geht noch. Wie hast du das eigentlich geschafft? Ist dir vom Dach gefallen? Ja, ja. Oh, das ist mir auch mal passiert, aber nicht mit dem GPS, da lag oben meine Aktentasche und nehme ich aus der Tiefgarage raus und fahre so schön über eine große Kreuzung und ich denke, Alter, was machen die so Lichthupe? Was wollen die von mir? War noch oben drauf und über der Kreuzung, genau auf der Mitte der Kreuzung, sehe ich plötzlich so, wie was von meinem Dach runterfällt. So, und dann lag es genau drauf, dann ist noch ein LKW drüber gefahren, also ein super geiles Gefühl. Ja, das kenne ich. Mit dem Rüberfahren habe ich ja ausprobiert. Mir fällt gerade ein, ich gucke, wie finde ich denn das jetzt für den Film? Es gibt ein nettes Video auf YouTube übers Geocachen von Horst Lüning. Der ist gut. Das muss man echt gesehen haben. Das ist so abgefahren. Also das kann man auch nicht so richtig beschreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob der Ernst sich ernst nimmt oder ob das Comedy ist oder ich, das ist mir, ja. Warte mal, damit ich das richtig verstehe, das hatten wir vorhin, das, was wir vor uns als eingeblendet genau, haben. Genau, genau. Das geht 20 Minuten, glaube ich, oder so. Das ist ja der sag jetzt nichts, ich will jetzt nichts, whisky-store.de? Ja, genau, das Ding halt, www.whisky.de/shop. /shop, so, der ist das. Und das ist, der hat eine ziemlich hohe Fangemeinde mit seinen YouTube-Videos und redet ja immer über Gott und die Welt. Wie kriege ich denn die Links dazu? Und platziert dann im YouTube-Video immer seinen Whisky. Ja. Also kurz übers Whisky und dann hat er so einen Unternehmensblog und redet über Gott und die Welt. Ja, ich hatte eher das Gefühl, dass er den Whisky vorher auch getrunken hat. Ich sag mal so, er hat seine ganz eigene Art. Ja. Aber die finde ich sehr sympathisch, weil er bringt da so eine personalisierte Note mit rein und guck mal, wie viele Leute diesen Kanal abonniert haben. Ja, aber wenn ich mal so gucke, 4000 im Schnitt gucken das. Ja gut, das ist also noch überschaubar. Also sucht einfach mal nach Horst Lüning, L-U-N-I-N-G, dann findet ihr den. Guck mal, wir haben es schon. Er ist auch schon Chat, denn wir nehmen es ja auch mit wieder in unsere Shownotes. Wir Frage. Vor allen Dingen, wir. Interceptor, es ist so ein Glück, dass du wieder da bist. Mixi TV ist nochmal eine andere Nummer. Ja, stimmt, Mixi, ein Profi-Cacher, wo keiner kennt. Ja, ja, das ist so, Mensch, was hilft dann? Ist der Jacqueline irre und so? Naja. Ronny und Jacqueline. Ne, wir keine Zeit für so ein, wir müssen hier uns straffen. Ja, ich fand es übrigens, hat er nicht immer Kasch gesagt oder so? Das fand ich dann irgendwie. Ja, das Geocaching ist ja auch aus einer Parallelwelt. Das fand ich richtig gut. Also guckt euch das Video an, das ist wirklich, das ist ziemlich großartig. Ja, aber ich finde es nicht peinlich. Ich finde es wirklich. Das hat so seinen eigenen Humor, das finde ich gut. Ich muss mir jetzt gerade was vergreifen. Ja, stimmt, es gibt andere, da ist das anders. Aber wir wollen jetzt nicht auf Einzelne eingehen. Auf jeden Fall, das Video kann man sich mal angucken, da hat man was zu lachen zumindest. Und wenn man nicht zu lachen hat, hat man immer einen guten Whisky vorgestellt bekommen. Richtig. So, ich habe jetzt nochmal was reingekriegt, ja. Nämlich aus Ferrari Girls Geocaching-Blog. Ich weiß genau, was kommt. Ich kenne den gar nicht. Ferrari Girl Nummer 1. Ferrari Girl Nummer 1. Ja, die macht doch sehr viel, glaube ich. Ich kannte die nicht. Keine Ahnung. Nee, den musst du unbedingt abonniert haben. Echt? Weiß ich nicht. Na, aber die schreibt recht viel, ja. Und manchmal auch ganz interessante Sachen dabei. Ich habe das jetzt irgendwie auf Twitter erfahren. Bestimmt das mit dem Spielplatz, ne? Genau. Sie hat sich jetzt mal großartig über die über Caches an Spielplätzen ausgelassen. Großartig ist wirklich sehr lange. Ja. Wieder mit dem einsamen Herrn, der da rumschleicht. Und in den Kommentaren geht es auch wieder um Polizei etc. Was sie so ein bisschen vergessen hat, man muss ja so einen Cache nicht suchen. Nee, das steht auch irgendwo drin, dass das wieder das Totschlagargument ist. Das ist ja kein Totschlagargument. Wenn ich hingehe, dann ist es ein. Ja, aber das ist das gleiche Gelaber, wie im Moment wieder läuft über dieses kaputtgemachte Caches. Also, ja, wenn die Welt toll wäre, dann bräuchten wir gar nichts, dann würden wir alle nur im Sofa liegen und irgendwelche Negerkinder würden von uns arbeiten, hätte ich fast gesagt. Oh, du hast das Wort gesagt. Ja, ja, also egal, wie ich sage. Nein, das stimmt. Ich fand's. Natürlich muss man den nicht machen, er wird aber gemacht und er belästigt einfach die Mütter und Kinder, Punkt. Das ja, aber weiß ich nicht. Wenn man sich dem selber aussetzen möchte, dann muss man halt damit leben. Nee, das finde ich auch nicht mal so schlimm. Ich finde das so schlimm, dass diese Mütter und Kinder belästigt werden. Punkt. Ja, also ich persönlich kann damit leben, wenn im Namen Spielplatz Cash steht. Nee, ich dann nicht. Weiß ich auch, was da angeht, dann kann ich es nämlich filtern und muss da nicht hin. Überhaupt nicht, weil ich genau eins weiß, das macht unser Hobby tatsächlich kaputt, weil da andere Menschen also, belästigt werden. Komm, das macht doch unser Hobby nicht kaputt. Ich liege abends kurz im, oder tagsüber kommen ja dann auch manchmal die Caves, wenn ja nicht nur abends kaputt, dann liege ich im Bett, dann ploppt da so ein Cash an, dann schnell nackt. Im Schlafanzug noch kurz auf dem Kinderspielplatz. Über und dann renne ich auf diesen Cash und such den, das macht doch nicht kaputt. Ah. Jörg. Die Frage nach dem Totschlagargument kam von mir auf Twitter. Ach so. Nee, es ist ja klar, dieses Totschlagargument kommt immer wieder, aber ja, deswegen sage ich ja, ich habe auch keine Lust mehr hier im Podcast, ehrlich gesagt, irgendwas Rücksicht zu nehmen, weil es mir einfach auf den Keks geht. Diese Argumentation, die höre ich mir nicht mehr an und die führe ich auch nicht. Ja, man muss die nicht machen und da, er wird aber trotzdem gemacht. Bla. Die Realität ist, er wird gemacht. Also, man macht nicht da keinen hin, weil man einfach die Leute, die dort diesen Kinderspielplatz nutzen wollen, nervt. Punkt. Und warum Groundspeak zu dumm ist, das endlich mal zu unterbinden, werde ich nie verstehen. Das ist die große Frage. Ob man die nervt? Nein, warum Groundspeak es nicht unterbindet, weil sie hat ja. An Schulen, ja, und am Kinderspielplatz nicht. Kinderspielplätzen nicht. Wahrscheinlich wollen sie die Kinder nochmal da. Mit rein. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Echt also nicht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, Jörg, ich gehe öfters mal ohne Unterhose cachen, dass ich das nicht irgendwie verargumentieren könnte am Kinderspielplatz. Und immer ein paar Bonsche dabei. Na, Groundspeak hat natürlich auch keine Zeit. Ich meine, gut, die müssen sich um das Ändern der Profile kümmern. Um das Umschaufeln des vielen Geldes. Wenn ich so ein grünes Forum zu lese, dann weißt du ja, dass Groundspeak da ja auch um Geld schwimmt. Ja, also, aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Hast du den Link auch? Ja, ich habe ihn schon genannt. Der ist auch schon, verwurstet. Es nennt sich die Sache mit den Spielplatz-Crashes. Genau, unbedingt mal lesen. Der ist wirklich launig und gut geschrieben. Also kann ich echt nur empfehlen. Ich habe den gelesen, mir ging gleich das Herz auf. Gässig wird zu sagen, mir ging gleich die Hose auf. So, was haben wir noch? Musste er in die Luft. Ja, Kinderspielplatz, geht die Jacke, alles auf, klar. Erfinden einen Geocache, habe ich noch gefunden. Erfinden einen Geocache, also Cache ohne E hinten. Ach so. Was dieser absurde Schwachsinn, den habe ich auch nicht verstanden. Das ist, glaube ich, auch wieder eBay privat. eBay Kleinanzeigen ist, glaube ich, in Wirklichkeit so ein Treffen von Comedy-Leuten. Das ist in Wirklichkeit, ist das gar nicht ernst gemeint. Da hat einer geschrieben, erfinde und lege deinen eigenen Geocache ohne E hin in Leipzig. So, das ist ein privater Anbieter. Und in der Beschreibung steht, ich betreibe zwei schön gelegene Open-Air-Objekte in Leipzig. Dafür suche ich Leute, die aus Spaß an der Freude Lust haben, jeweils ihren eigenen Geocache, immer noch ohne E, zu erfinden und zu legen. Eine schöne Geschichte erfinden und Utensilien suchen, die dazu passen. Ausstattung, / Kosten werden natürlich übernommen. Kleines Honorar ist möglich. Was heißt jetzt kleines Honorar? Ich, was soll das Ganze? Ist also nicht unter 50 Euro mache ich da gar nichts. Ich verstehe es immer noch nicht. Der sucht ernsthaft jemanden, der ihm ein Lost Place bedost, will ihm die Sachen und der hat bestimmt so einen Mantel, der aufgeht und darunter nichts an. Sonst, das ist doch nicht normal, oder was? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja, wusstest du eigentlich, dass man überall auf den Psychiatrien jetzt Internetanschluss hat? Ja, ich habe das. Also ernsthaft, das war wirklich eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen. Also fand ich völlig faszinierend. Also bei eBay Kleinanzeigen steht immer sehr viel drin. Das ist ein Highlight, wenn mal abends wieder ein schlechter Tatort läuft, wie wir es schon im Vorspann besprochen haben. Ruhig mal eBay Kleinanzeigen lesen. Ist immer was Lustiges. Ich weiß nicht, wie er das hier macht, aber er hat schon wieder tatsächlich diesen Lock da. Wir nehmen das ja auch in die Shownotes auf. Also guckt euch das echt mal an, wer da in Leipzig ist. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Warum nicht den Typen anmelden und sagen, ja, ich würde dir da einen Cash verstecken für 10 Euro. Für 50? Ja, das ist Quatsch. Zwei Accounts, machst du einmal mit 50 und einmal mit 30. Ich möchte nicht wissen, wie viele sich da melden tatsächlich. Also ich finde das Angebot immer noch echt seltsam, aber es gibt es. Also. Du, es meldet sich immer einer, aber du musst natürlich dick auftragen. Bei so einem musst du dick auftragen. Sagst du, ich mach's fürs 30, ich habe schon 40.000 Cash gefunden. Ich finde das echt alles. Bin Podcaster, mich nennt man Buddy und ich leg dir das Ding in Leipzig hin. Also ich werde es trotzdem nicht verstehen, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist wahrscheinlich die, die auf dem Dach saßen und damals gesoffen haben auf diesen Lost Places. Meinst du, nachdem er runtergefallen ist, auf den Kopf geflogen ist? Ja, ich muss mal nebenbei noch mal ein bisschen Werbung machen für zwei Events. Ja. Zum einen ist ja das Hardwick Returns, das GC5ATB2. Da hatten wir ja schon beim letzten Mal drüber geredet. Jetzt hat Dr. Light gerade geschrieben, er hat 8 Eimer. Insofern haben wir da jetzt auch eine Toilette. Für alle, die attended haben. Und einen Tag vorher ist das GC5CV9D. Das ist ein Halloween-Event, das ich jetzt natürlich wieder toll ausgeblendet habe. Von wem eigentlich? Von Steffi. Und die würde sich auch noch um ein paar Teilnehmer freuen. Und so wie man das kennt, das ist jedes Jahr zur selben Zeit an Halloween, Hexenfeuer 2014 heißt es, stellt sie da schon was Richtiges auf die Beine. Also, Jörg, wenn du Zeit hast. Wann war das? Hexenfeuer hier auf dem Hexentanzplatz. Ja, wann? Halloween, am 31. Am 31.10. Zu Halloween. Ich weiß gar nicht, da sind wir, glaube ich, schon oder fliegen wir oder so. Wie kannst du am 31.10. fliegen, wenn du am 1. auf dem Event vom Hartwig bist? Nee, habe ich doch geschrieben, das muss ich absagen. Wir wollten ja diese Woche eigentlich fliegen nach Istanbul. Und dann wurde das auf der Arbeit nichts. Da gab es so eine Weiterbildung, da wäre ich angeblich alleine gewesen, hat sich dann alles erledigt, aber zu spät. Und deswegen fliegen wir jetzt in der ersten Novemberwoche nach Istanbul. Auch ein großartiges Ziel, das wir uns da ausgesucht haben. Im Moment ist das wirklich etwas unglücklich. Aber also jetzt in die Türkei. Ja, willst du dann über Istanbul. Die Grenze nach... Nee, Istanbul reicht schon. Das ist da, wo sie die Anschläge machen, wenn es dann soweit ist. Die Kurden, ja, meinst du? Oder ja, die genau. Oder? Ja, nee, die Kurden sind da so ein bisschen. Also es ist wohl nicht ganz ohne, aber... Wir dürfen nicht politisch jetzt abschweifen. Das wir fahren dahin. Ich werde berichten, wie es da war. So viele Caches gibt es da also, nicht. Also Istanbul ist eine super geile Stadt. Du musst auf jeden Fall beide machen. Also den europäischen, den asiatischen Teil. Glaub mir, ich habe... ein Zettel voller Tipps, die man in den 4 Tagen schaffen kann. Ja, und von einer, die da lebt in Istanbul. Also das wird schon klappen. Ich glaube, du musst dir, das Beste ist, du nimmst dir einen Taxifahrer. Nee, sie hatte mir also eine Schifffahrt von den Inseln, aber ich habe da berichtet, wenn wir da sind, das ist ja jetzt für die Hörer. Genau, für die Hörer ist mal langweilig. Wir haben noch eine Erweiterung übrigens gehabt zu dem Log-Service. Im grünen Forum hat da einer vorgeschlagen. Sowas wie My Taxi. Du gibst den Code ein und kommt jetzt ein Cacher da vorbei an dem Code, den du eingegeben hast, dann loggt er dich da ein und dafür kriegt er eine gewisse Summe X. Und wenn du dafür beim anderen vorbeifährst und da auch gerade einer gelockt werden will, dann machst du. Also eine einfache, kluge Idee, so als Erweiterung. Ne? Dann braucht man nicht warten. So mit App? Man könnte ja auch, App, so einen, könnte auch so einen Community-Charakter daraus machen. Ja, ist es ja schon fast. Also wer das mal nachlesen will. Ich meine, man könnte sich natürlich auch über einen Podcast sowas steuern und findet. Weißt du, was ich noch warte? Dass ich irgendwo mal aufschlage und denke, hey, da stehe ich ja schon im Logbuch drin. Das ist mir schon passiert, ja. Ja, weil du da schon mal da warst. Ja, die habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Ich mittlerweile so. habe ich ja mal eine Crowd, die so ein bisschen für mich lockt. Ja, wie ja, du München, in so. Den Bildern siehst. Also nochmal, wer suchen will, sowas wie My Taxi, dann findet ihr das im grünen Forum. Vielleicht kommt es im Chat auch noch, dann machen wir es auch wieder in die Shownotes. Nämlich Lock My Cash. Genau. Ja, genau. Und so darunter findet man das auch. Ja, das findet man noch einfacher. Lock My Cash zusammengeschrieben. Und mit E. Ist dir mal aufgefallen, dass sich das extrem in der letzten Zeit verschoben hat? Dass es einfach nur noch darum geht, diesen Cash zu locken und dieses ganze Drumherum, also eine Wanderung oder eine Aussicht oder sich damit zu beschäftigen, gar nicht mehr stattfindet? Ja, ich meine, es gibt absolut. Natürlich auch massig Caches, da kannst du dich mit nichts beschäftigen, weil außer vielleicht nochmal das Vorfahrtsschild da dir anzuschauen. Aber ansonsten, nee, obwohl wir ja immer sagen, Fundzahl ist nicht alles, scheint es den Leuten einfach nur darum zu gehen, ihre Homezone oder möglichst viele Caches zu finden. Ja, also Zahlen sind immer noch wieder extrem wichtig. Ich habe das Gefühl, es wird wieder mehr. Es wird ja auch viel zerlegt, was ja auch wieder so ein zweiter Punkt ist, über den man nochmal sowieso mal diskutieren müsste. Die wundern sich immer, alles kaputt gehauen wird. Ist das so verwunderlich bei manchen? Ich war heute cachen und es war ein Desaster. Erster Cache, ihr müsst einen 9-Volt-Block dabei haben. Ja, ich lese immer erst vor Ort. Ja, ist meine eigene Schuld, weiß ich, mache ich trotzdem. Machen ganz viele andere auch. Und ganz andere, viele andere sind dann nämlich so sauer, nehmen sich nicht zusammen und schauen, werfen das Ding auf Ignore, so wie ich das mache, sondern gehen hin und hauen das Ding platt. 9-Volt-Block ist sowieso bescheuert. Ja, zumal noch drin stand, der muss voll geladen sein. Wenn er nicht volle Spannung hat, schafft er das nicht. Das heißt, Akku kann ich schon mal nicht nehmen. Ich muss mir einen beknackten 9-Volt-Block für 1 oder 2 Caches kaufen, der danach wahlweise sich entlädt in meinem Rucksack oder ausläuft. Und dann muss ich ihn noch entsorgen. Und das alles wegen einem Cache. Und dann berichtet der Owner noch ganz stolz, 16 Favoritenpunkte von 16 Fundern. Ja, Junge, das waren auch alles die Leute, die genau den Cache machen wollten, die sich einen 9-Volt-Block besorgt haben. Die anderen hatten die Batterie nicht dabei. Wenn ich auch mal loggen dürfte, hättest du jetzt keine 16 Favoritenpunkte mehr, glaub mir. Ja, das ist sowieso so eine, also wenn ihr einem Batterie legt, dann vielleicht eine Batterie, die man im GPS hat. Oder ja, genau, in der Lampe. Wenigstens eine AA-Batterie dann nehmen. Ja, oder eine dreifach AA. Er beschreibt auch, dass er die 9 Volt auf 2,4 runterregelt. Also warum nicht gleich 2 AA-Batterie-Akkus benutzen? Nein, muss ein 9-Volt-Block sein. Ja, oder manche Owner haben das auch noch als Giveaway in der Nähe des Caches. So sagt man, sagt, das Hilfsmittel befindet sich im Umkreis von 5 Metern. Damit kann ich auch leben. Ja, das macht er wohl auch schon nicht mehr, weil sie ihm ja auch immer alles kaputt hauen. Also er wundert sich auch, dass seine Caches schon 3-mal kaputt waren. Ja, irgendwann ist einer da, der hat die Geduld nicht zu sagen, ach, dann schmeiße ich den auf Ignore, sondern der ist dann sauer, dass er da hingefahren ist wegen so einem Cache oder haut den platt. Das ist nicht in Ordnung, das ist scheiße und das ist aber leider auch die Realität. Da kann man diskutieren, solange man will. Deine Caches werden noch ganz oft den Bach runtergehen, sei dir sicher. Mhm. Er hat auch einen mechanischen gehabt, da solltest du mit Holzstickern in irgendwelche Löcher sticken und bei einer bestimmten Kombination geht die Tür auf. Ich komme da hin, habe gedacht, angucken tue ich mir, drehe dann um. Oder vielleicht kann ich die Scharniere aufschrauben, hinten und wieder zuschrauben. Akkuschrauber war es ja immer dabei. Nee, kam hin, Tür schon voll aufgebogen, stand auch in den Loks, habe ich nachher dann gesehen. Irgendwer hatte vorher die Tür schon aufgebogen, um zu gucken, wie es geht. Und jetzt konnte ich einfach reingucken und sehen, wo ich das reinstecken muss. diese Geduldsspiele im Wald funktionieren nicht. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu begreifen ist. Das ist einfach kein Cashen, Entschuldigung, aber es ist so. Und irgendwann, wie gesagt, ich habe die einfach auf Ignore heute geschmissen, aber irgendwann kommt einer, der findet das nicht witzig. Guck mal, da kommt wieder Lockpicking. Das ist genau das Thema. Da wundern sie sich immer alle, dass ihre Lockpicking-Dosen in Stücke geschlagen werden zum Teil. Ja, da kommt einer, der hat die Geduld nicht. Klar ist das ein Arschloch, aber er kommt trotzdem. Ja, aber genau dieses Lockpicking, das ist auch so ein Trend, der geht jetzt durch. Ich weiß nicht warum, jetzt werden wahrscheinlich diese ganzen Sets auch verkauft. Ja. Ich habe die Idee nicht und wenn ich mir... Ja, wenn ich irgendwelche Schlösser mit irgendwelchen Gerätschaften öffnen wollte, dann wäre ich vielleicht Lockpicking interessant, genau. Und nicht Geocacher. Genau, dann wäre ich Geolockpicker oder so. Ja, aber wenn du so einmal so in der Gegend hast, der das geil findet, ja. Aber die wechseln dann das Hobby, ja. Ja, die versuchen immer, ich weiß, das ist beim Cachen schon seit Jahren, dass alle versuchen, ihr eigenes Spezialhobby jetzt irgendwie ins Geocachen zu pressen. Und dann wundern sie sich, dass ihnen das kaputt gehauen wird. Wie gesagt, natürlich ist das nicht in Ordnung. Cash zu beschädigen ist immer scheiße. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Wir leben aber nicht in der tollen, schönen, runden Welt, sondern wenn ich Geschicklichkeit spiele, die schon darauf ausgelegt sind, ja auch letztendlich Menschen zu nerven, das sollen sie. Sie sollen nicht auf die Geduldsprobe stellen. Ja. Ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn dem einen oder anderen eine Geduldfaden reißt und er so handelt, wie er nicht handeln sollte. Ganz ehrlich, klicke ich mich auch immer bei diesen Nachtcaches aus. Das kann ich dann sowieso nicht ab. Du rennst durch die Nacht, ja. 8 Kilometer oder manchmal sind es auch 15, suchst da Reflektoren und musst an einer Station puzzeln. Weißt du, da bin ich. Ich muss gerade lachen, dann lieber so eine Perlen wie die Steinblume. Übrigens, Halvor, ja, finde ich tatsächlich. Lieber so einen hingerotzten Tradi in der Ecke, weil der liegt wenigstens im Wald. Das heißt, ich habe wenigstens einen schönen Spaziergang, eine schöne Gegend gehabt, ja. Genau. Und bin nach 2 Minuten fertig. Wenn er mir nicht gefällt, bin ich trotzdem nach 2 Minuten fertig. Da muss ich mich jetzt nochmal offiziell bei Halvor bedanken, weil er hat nämlich die Steinblume gesucht, festgestellt, dass das Logbuch nass ist, warum auch immer, und hat das mal eben getauscht. Da musste ich nämlich meinen Arsch nicht vom Sofa erheben, die 50 Meter dahin laufen und das tun. Danke, Halvor. So sollte es immer sein, bei meinen Caves jedenfalls. Gerard hat es jetzt nicht ganz getroffen. Punkt und gut ist falsch. Fund und gut ist bei mir tatsächlich so. Ja, ich möchte so einen Cache finden, möchte schöne Location gehabt haben. Der Punkt, ich wie gesagt, Statistiker hin oder her, wenn ich es drauf anlegen würde, müsste ich doch das Dreifache haben. Junge, ich arbeite einen Tag die Woche nicht. Ich könnte auch viel mehr cachen, wenn ich wollte. Außerdem. Nee, das möchte ich nicht unbedingt. Also wenn der Cache mir irgendwas bietet und wenn es ein toller Blick ist auf dem Fluss, dann habe ich auch die Zeit, da zu verweilen. Wenn der mir aber nichts weiter bietet, außer mich zu mit einem Lockpicking zum Beispiel. Nein, Fund und gut heißt jetzt auch nicht hingehen und weiter. Wenn so wie du sagst, dieser, zum Beispiel die Aussicht fantastisch ist. Ja, gerade dann möchte ich aber Fund und gut. Dann will ich nämlich Fund und gut und dann will ich die Zeit lieber nutzen, um mich da umzugucken. Das ist genau wie bei heutigen Lost Places. Früher hatten die 5 Stationen und danach bist du durch dieses ganze Gebäude gelaufen. Und zwar ohne den Cache dann, weil du den erledigt hattest. Heute 45 Stationen, am besten 3 Tage und noch nachts. Und vom Lost Place hast du gar nichts gesehen, weil du die Zeit gar nicht hattest. Du musst ja Montag wieder zu Hause sein. Weißt du genau, deswegen Fund und Gut muss man da ganz genau sehen. Da geht es mir nur darum, den Cache abhaken und dann gucke ich mir das Gebäude, das Gelände an. Natürlich, das ist ja auch wieder nichts, was alle so machen sollen. Sondern das ist einfach nur eine persönliche Sicht. Und es gibt halt einfach so, wenn du das kompliziert machst, findest du Leute, die da irgendwann aus Wut das Ding kaputt hauen. Das ist einfach so. Sorry, aber dass das nicht gut ist, ist ja gar keine Frage. Aber es ist einfach so. Und man muss doch mal mit der Realität leben und nicht mit seinen Wunschvorstellungen. Ja, du siehst das wahrscheinlich nicht so. Also bleiben wir beim Lockpicking, um irgendwas zu haben. Ja. Wenn du das total geil findest, so ein Schloss zu knacken und du schaffst es innerhalb von einer, maximal 2 Minuten auch schwierige Schlösser zu knacken, dann sagst du, oh, ich bin so gut, ich möchte meine Umwelt daran teilhaben lassen und gehst einfach davon aus, du schaffst in 1 Minute, die schaffen es in 5. Du hast nicht das Verständnis dafür, dass die da ankommen und sagen, was, Lockpicking, hä? Und dann liegt vielleicht noch das, was muss ich jetzt hier machen? Und nach einer halben Stunde dann entnervt aufgeben und das Teil zerschmettern, was die Mehrzahl nicht macht, aber irgendeiner wird es machen oder irgendeiner wird versuchen, mit irgendwas da rumzufummeln. Ja klar, die Mehrzahl sowieso nicht, weil dann wäre es ja täglich kaputt, aber du kannst damit rechnen, nach 20 Leuten ist das Ding einmal kaputt gekloppt. Das ist heute so. Ja. Zumal die oft ja auch noch verkehrsgünstig liegen, weißt du, die wollen ja auch, dass sie gemacht werden, also liegen sie da, wo alle hinkommen. da kommt auch, ist, Entschuldigung, jetzt heißt es wieder verallgemeinern, ja, ist es vielleicht, aber da kommt der Bodensatz natürlich auch in größeren Mengen hin, als bei einem 10-Stationen-Multi, den der Bodensatz auslässt. Das hat den Feindler, ja. Es ist halt nicht jeder so ein Prinz wie ich, der beim Schiffshebewerk, jetzt komme ich mal zu einem empfehlenswerten Cache hier, ja. GC5B3CD, dreimal da war, weil er sich etwas verklemmt hatte. Ich wollte sagen, hatte ich noch was gelesen von, dass das irgendwas nicht ging, ne? Ja, genau. Ich habe es dann irgendwie, da hatte sich ein Stein in dem Mechanismus verklemmt und dann funktionierte er nicht mehr. Und dann habe ich mit Opas alten Säbel, der mir bei mir zu Hause hängt, versucht, diesen Stein da rauszukriegen und ich war ein bisschen angenervt, weißt du? Weil vor mir wurde dann immer gelockt und dann, also beim ersten Mal ging es nicht. Dann kam ein Lock, dass es alles wieder hergestellt ist, dann funktionierte es. Dann bin ich hin, dann funktionierte es schon wieder nicht. Und dann bin ich nochmal zurück, der liegt bei mir auch noch so ziemlich nah. Gödicke Michels, ja, dann muss er gut sein, ja, okay. Und gut, und dann habe ich ihn dann halt so lange befummelt und so lange repariert. Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis ich diesen bescheuerten Stein da draus hatte. Und dann funktionierte er wieder. Also das Teil ist wirklich gut, es ist schön durchdacht, es ist abgeändert. Das war halt einfach ein dummer Zufall, dass ich da was verfangen hatte. Da muss ich ja mal hin. Siehst du da, mein NM-Log, dann nochmal dahin und nochmal. Aber das ist wirklich eine schöne Empfehlung. Schiffshebe. Ja, Gödicke Michels macht nicht so viel, aber wenn, dann sind das mal durchdachte Sachen. Ja, dann muss ich mir den ja auch mal angucken. Du weißt ja, wenn er dir einen jetzt praktisch vor die Haustür liegt und dann möchtest du den auch mal machen. Ja, okay, ist mir dein Ding, stimmt. Also vom Prinzip hast du es wahrscheinlich schon öfters mal gesehen, aber das Thema hat mir ganz gut gefallen. Also Empfehlung von mir. Ja, okay, na? Muss ich mir auch mal raussuchen. Ich muss mich auch mal wieder ein bisschen cachen. Ich habe jetzt die Obstrunde hier in der Nähe gemacht, weil es nicht so weit war. Das war auch ganz okay. War zwar, weiß ich, 15 Stück und Bonus auf 12 Kilometer, also ja. Trail kann man es gar nicht nennen. Aber immerhin schon mal alles Paddlinge. Da geht schon mit los, weißt du? Gepflegt, Paddlinge, gut, keine sonderlichen Verstecke, aber eben nicht Filmdosen und so ein Rotz, sondern schon so ein bisschen zumindest gepflegt. Oh, Paddlinge, da hat doch hier einer, der jetzt auch im Chat ist, nennen wir jetzt den Namen nicht, auf Facebook auch ein Foto gepostet, wie er sein Paddling veredelt hat. Ich dachte erst, was ist denn jetzt mit dem los? Sieht aus wie ein Dildo. Ich dachte, für den ersten Moment dachte ich, na, das ist aber ein gewagtes Foto. Mit Batteriebetriebe. Ja, bis ich dann hörte, ach, das ist ein Paddling. Also, So, ich habe übrigens das... Ah, da ist der Säbel, ja. Toll, ne? Fällt der nicht unter das Waffengesetz? Nee, ist ja Opas alter... Ja, macht nix. ...Kunstsäbel. Naja. Naja. Als geborener Fechter ist das natürlich... Ich habe übrigens das, was ich am Anfang sagen wollte. Ja. Wenn du öfters mal mit deinem, wie ich, vielleicht auch mal im Ausland oder woanders unterwegs bist, dann haust du dir manchmal so ein Pocket Query auf dein GPS-Gerät. Ja. Bist dann da und stellst fest, oh, sind ja nur veraltete Caches drauf oder sind vielleicht nicht die Caches drauf. Aus irgendwelchen Gründen hast du irgendeinen Filter da angeklickt, die bei dir um die Ecke sind. Nö, und da aber... hast du mal irgendwie, da nee, gibt es ja so ein... In zehn Jahren nicht. Aber ich filter immer sehr stark mit diesen Attributen. Ja. Weißt du, und wenn der Owner jetzt sagt, also zum Beispiel das NM, also dieses Kreuz, wenn das möchte ich nicht drin haben. Wenn das gesetzt ist, dann gehe ich den Cache nicht an. Wenn der Owner jetzt aber sagt, das sieht aus wie eine Schweizer Flagge und das hebt mein Cache so ein bisschen hervor und das nicht das wegnimmt. Machen manche tatsächlich, haben das standardmäßig irgendwie drin. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wie man so mal seinen Cache veröffentlicht mit dem Attributen in Maintenance. Also... Naja. Oder die nehmen es nicht weg, ja, dann sehe ich diesen Cache nicht, ja, ich weiß, obwohl alles gut ist. Und da hat Cacheland.wordpress, Cacheland heißt der Blog, unter dem Menüpunkt am 23. Februar GPS-Dateien vom Smartphone auf GPS übertragen, mal erklärt, wie man das mit einem OTG-Kabel, ich will es jetzt nicht ausführen, alles hinbekommt. Eine schöne Lösung. Um dann vielleicht auch mal neuere Caches wieder auf seinem GPS-Gerät zu haben. Packen wir in die Shownotes. Ja, ja, ich müsste jetzt hier erklären, Kabelstecker A an Micro SD. Ja, nee, wenn man es nachlesen kann, ist es ja. Das kannst du jetzt wirklich einfacher. Nicht bringen. Ist auch schön bebildert, kriegt jeder hin. Fand ich einen ziemlich guten Beitrag. Da ist es auch schon, siehst du? Der Scepter ist wirklich schnell. Das ist der hängt im Netz, ich sag's dir. Ja, das ist das Netz. Wir haben auch einen neuen User entdeckt. Archiv Blank GmbH. Muss man sich echt mal angucken. Also da hat sich einer viel Mühe gegeben. Das ist wirklich niedlich geschrieben. Also er archiviert die Caches gegen Gebühr. Ich dachte erst, weißt du, da ist schon wieder der Himbeer irgendwie ja, involviert. Hatte sowas von der Art da, ne? Ja. Ja, was haben wir noch? Ach, wir haben noch einen richtig schönen. Also, ach, bevor ich das vergesse. Hatte ich das jetzt erzählt mit den Bäumen heute? Nee. Ja, das habe ich jetzt am Rande über Twitter mitbekommen. Also, ich habe heute Multis gemacht und es war scheiße. Wie kommt man in den Chat? Erklärt doch mal einer dem Jungen über MixLR, wie man in den Chat kommt. Kann man auch bei uns auf der Seite nachlesen. Fällt mir nur gerade auf, dass da einer bei MixLR hat versucht zu chatten. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal wieder so einen Zwischenbericht mal reinschreiben, dass wir auf diesem Chat sind. Über unsere Seite findet man da auch hin. So, auf jeden Fall war ich heute Multis machen und es war wirklich ein Gruseltag. 2x 9 Volt Block verlangt, schon mal auf Ignore geschoben. Die anderen beiden, ja, einer schon leicht kaputt, der andere kurz Multi. Es war nicht, es lief suboptimal. Dann habe ich einen gemacht, Bäume zu ordnen. Ich fand den eigentlich gar nicht so schön, weil ich dachte, naja gut, ich kenne jetzt Eiche, Birke, Buche, dachte ich, bis Tanne. Dahin. Kastanie, Tanne, hätte ich noch alles hingekriegt. Und dachte, na, probier es mal aus. Und schon beim ersten Baum habe ich mich einfach geirrt. Mir war auch klar, dass das nach den Blättern völlig eine Eiche ist, aber das sah aus wie ein Busch, das Ding. Und da konnte ich mir nicht vorstellen, dass es eine Eiche ist. Außerdem musste der Buchstabe mindestens mit T anfangen, weil man die Buchstabenwerte des Startbuchstabens nehmen musste. Und minus 20 musste also mindestens T sein. Ach so. Und nachher habe ich dann in den POIs... Aber der Tanne war es nicht. Doch. Ich habe in den POIs dann nachher gelesen, es ging nicht um die Eiche, sondern um die 4 Reihen Bäume dahinter. Und das waren tatsächlich Tannen. Du, ich kenne den Cache nicht und wir haben ihn jetzt gelöst. Noch nicht, da kommen wir noch ein paar mehr zu. Also. Und habe dann halt über Twitter die ganzen Bäume immer, wo ich stand, weil ich die echt nicht so alle zuordnen konnte, bis auf das Ahorn, da war ich mir relativ sicher, einfach mal gepostet, habe gedacht, na, vielleicht kriegst du eine Antwort. Und wurde dann wirklich, also unfassbar, ganztägig, ich war 3 Stunden wieder zu Hause, kriegte ich immer noch Antworten, was das für Bäume sind. Also tausend Dank an die Timeline, wenn sie denn hier zuhört. Das war echt geil heute. Also ihr habt mir den Cache echt gelöst, ich brauchte nur noch rechnen. Und Ritter Ramon, der faule Sack, der hat dann noch abgestaubt, der hat das alles mitgelesen, sich aufgeschrieben, ist hingefahren, hat ihn dann auch gemacht gleich. Also das war echt großartig, das war ein echtes Erlebnis. Dadurch ist der Cache wirklich zu so einem Highlight geworden. Das finde ich immer witzig, weißt du, jeder sieht so einen Cache anders. Ich hätte in dem Fall auch eigentlich als, war nicht so besonders, aber mit diesem Twitter zusammen war das ein echtes Erlebnis heute, hat richtig Spaß gemacht. Also ich suche das gerade, weil wenn das Ritter Ramon schafft, du weißt ja, ich bin ja eher derjenige, ich nehme alles mit, was ich kriege. Aber die Bäume meinst du jetzt? Ja. Ja, musst du schon so hinfahren, weil ich habe nie die Station dazu geschrieben. Ich habe immer ein Bild von dem Baum gemacht und habe dann die ganzen Antworten gekriegt. So, und am weitreichsten war Heckenländer. Ich wusste gar nicht, hat er dann auch irgendwann geschrieben, dass er Förster ist. Ich dachte, der Pornodarsteller, wie ich vorhin gelesen habe. Ja, aber... Naja, auf jeden Fall, was für ein Nörgel-Podcast mal live hören? Was für ein Nörgel-Podcast? Du bist hier falsch. Nörgel-Podcast? Wir nie irgendwas Negatives hier. Also. Wir haben ja höchstens sexuellen Content, aber Nörgel. Ja, davon reichlich. Nee, also war echt großartig, muss ich sagen. Also sowas macht auch mal Spaß, so ein Cache tatsächlich sozusagen im Netz zu lösen, während man da rumläuft und das macht. Das war, nee, war echt cool. Hat mir richtig Spaß gemacht. Habe ich ja schon erzählt, dass ich zwischenzeitlich mal bei unseren lieben Nachbarn in Österreich war und jetzt endlich das Land auch becached habe. Österreich? Österreich. Und ich habe so da eine Cache-Empfehlung für unsere österreichischen Hörer, nämlich den GC59FEP. Ja. Das ist auch ein TB und Coin Hotel, was als Letterbox gelabelt ist. Dann erscheint es ja nicht bei jedem. Manche haben ja diese Letterbox irgendwie ausgeblendet. Ist tatsächlich so, ja. Pocket Query. Schön gemacht, 2 Stationen mit den, wie heißen die Dinger denn? Die hier mit der Brille, mit dem einen Augen, diese gelben Comicfiguren mit diesen Latzhosen. Ach, die kennen die Simpsons-Kacke. Nee, nicht die Simpsons, die jetzt auch im Kino waren, die Kleinen da. Hä? Der eine hat nur ein Auge. Alter, wir haben keine Kinder, so einen Scheiß gucke ich mir nicht an. Hier, Minions. Siehst du, das Minions? Das, ja, und das hat der so als so ein bisschen im Final dargestellt. Kennt die auch? Ja, die kennt man doch. Boah, seid ihr fertig. Ja. So, und das war auch, also weißt du, da dachte ich mir auch, also klar, ich meine, nee, ich hatte ja einen Mietwagen. Ich war ja nicht zu erkennen als Deutscher. Ja. Aber da war auch wieder so ein Hitler-Kescher, nenne ich mal. Passt da ja, weißt du? Ich gehe da mühsam, also da musste so einen Pfad lang gehen. Und es war alles mehr oder minder verregnet. Und der natürlich mit seinem SUV da voll rein. Ich dachte, erst kommt der Bauer und hat mich da so ein bisschen rumgedrückt. Ne? Ja, klar. Springt dann genau aus da, wo das Hilfsmittel liegt. Ja, rennt super. Dann dahin und sieht ja jetzt, dass ich komme. Also, weißt du, also ist richtig hingerannt. Du musstest ja 10 Meter rennen. So, dann war ich 20 Meter von seinem Auto entfernt. Da rannte er zurück, schmiss dieses Hilfsmittel wieder rein ins Auto. Und weg. Und während so wegfahre, habe ich auch noch so einen leichten Regen von diesem Schlamm abbekommen, also an der Hose, dachte ich mir auch, was für eine Pimmelbirne, ey. Also so wirklich, ich meine, ich habe das GPS in der Hand. Was soll ich sein dort? Soll ich da ein zufälliger Wanderer sein? Dann wäre es mir egal. Ja. Bin ich der Landwirt, ist es mir auch egal. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bin ich ein Kescher. Also ein Grüß Gott oder so irgendwas, aber nicht so auf Geschwindigkeit, weißt du? Entweder schaffst du es oder ich schaff's nicht. Mit der Geschwindigkeit finde ich jetzt auch komisch, ansonsten ja, kann ich das sogar, also nee, auch das Grüß Gott, da scheiße ich ehrlich gesagt auch drauf. Also ich bist du so unfreundlich? Nee, nicht mal unfreundlich. Ich sage, da kommt es auf diese Situation an. Mir geht dieses Zwangsbeglücken immer und sich gegenseitig gleich an den Hals fallen und sich am besten die Zunge in den Hals stecken auf den Keks. Ich hatte jetzt gestern, komme ich zum Cash und da war schon einer am Suchen. Dann bin ich vorbeigefahren, hab 200 Meter weiter geparkt, hab noch ein bisschen Fernsehen auf meinem Tablet im Auto geguckt und hab gewartet, bis er zu Ende gesucht hat und bin dann hingefahren. Ja, ich hab den auch nicht begrüßt. Ich finde das auch, will ich auch nicht. Hier in Hamburg, in Trelde waren wir beim Nachtcash. Boah, da waren 2, 3 tot beleidigt, weil wir in der Nähe gehalten haben und nicht hingegangen zum Begrüßen sind. Mann, warum soll ich immer jeden begrüßen? Ich kenne die kaum. Das ist ja was anderes. Aber wenn ich, da gibt nur einen Weg, der da runter geht. Ja, okay, dann ist er das fährt an mir vorbei, sieht, dass ich da hingehe. Mit einem GPS in der Hand, springt raus, nimmt das Ja, das ist dann schon albern, ja. Ich will ihn ja nicht zwangsbeglücken. Vielleicht hat er auch Angst, dass ich mein prächtiges Gehänge raushole. Aber dann einen auf Zeit zu machen, also dann hätte ich mir das Ganze mal gelockt und im Vorbeigehen, hier ist das Hilfsmittel, viel Spaß, wenn ich nicht, das ist übrigens ein Minja. Ja, mit Hitler bin ich. Interceptor mit in die Shownotes. Weißt du? Nee, also das finde ich auch beknackt. Also ich hätte in seiner Stelle tatsächlich auch, das ist so ein Fall, wo ich zum Beispiel, wenn ich in seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte mich da hingestellt, gewartet, bis du fertig bist und wir dann hin. Weil ich einfach auch, ich finde es eher eine Höflichkeit, nicht hinzugehen. Weil vielleicht möchte nicht jeder beim Suchen beglückt werden, sondern erstmal in Ruhe zu Ende suchen. Ja, das hatte sowas, ich habe mir kurz überlegt, ob du jetzt rennst. Ich bin auch Geocacher. Einfach nur hinrennen. Weißt du, du konntest. Ach genau, da benutzt man das Geocacher-Kennerzeichen. Hast du das nicht mal gesehen? Das gab es auch so einen komischen Tanz, den man da machen sollte. Ich war ja zu erkennen. Ihm ging es einfach nur um möglichst wenig Kontakt. Ich wollte ihn jetzt auch nicht irgendwie vergewaltigen oder küssen. Nee, das ist ja auch albern dann. Also das hätte ich einfach auf dem Weg zu dem, also entweder hätte er sich am Final hingestellt. Auf jeden Fall könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ist ein schöner Cash. Und was Herr Michel sagt, klar, bei uns sagt man Moin. Und wenn es abends ist, sagt man auch Moin. Und wenn man uns, habe ich auf Twitter gelesen, und wenn wir ganz viel, also ganz stark miteinander bekannt sind, wenn wir uns mögen, dann nicken wir noch kurz dazu. Ja. So sind wir. Deswegen sind wir auch immer so irritiert, wenn wir im Süden umarmt werden. Dann denken wir mal gleich, oh Gott. Nee, ist einfach ungewohnt. Also am Anfang habe ich da echt immer gedacht, was ist denn los? Weil im Süden ist es ja üblich, da umarmen sich ja alle. Das sind Berge, weißt du? Die freuen sich, dich zu sehen. Eine Familie, alle verwandt. Nee, also das war echt ungewohnt am Anfang. So, was haben wir noch Schönes? Ach, wir hatten die Profis vom Geocaching-Magazin. Oh ja. Das fand ich ja wieder richtig geil. Hier habe ich so einen Ausschnitt geschickt bekommen. Den können wir jetzt natürlich nicht verlinken, weil das ist ja wieder irgendwie geschützt, keine Ahnung, nicht, dass da Ärger gibt. Aber da haben sie schön geschrieben, da waren sie irgendwo beim Cachen und mit dem Geländewagen, bla, Dose gemuggelt. Und so nahm ich einen Notfall-Cashlog vor, indem ich meinen Fund auf einem hellen Holzspan notierte und diese Lognotiz dort ablegte, an welcher sich vormals die Dose befand. Ich frage mich, warum wirfst du die Holzspäne nicht einfach alle 161 Meter aus dem Auto und lockst das dann? Nee, also das fand ich schon selten absurd. Also Lok weg, Cash komplett weg. Und dann wird da ein Holzspäne hingelegt mit der Unterschrift, damit man das loggen kann. Und das verbreitet das Geocaching-Magazin. Vor allen Dingen auch noch so weicheimmäßig. Früher hatten wir, wenn wir keinen Stift haben, da haben wir mit unserem Blut in diese Holzspäne den Namen reingeritzt. Und ich schmeiße ihn noch hin. Aber da passt das Bild ganz gut, was ich hier auf Twitter gesehen habe. Nee, ne? Doch. Also ich muss es euch kurz erklären. Was hat er denn an TB rangenagelt? Nee, das ist ein Aufkleber. Oh mein Gott. Und zwar seht ihr vor uns den Stamm einer, was ist das für ein Baum? Keine Ahnung. Kiefer? Weiß ich nicht. Vielleicht eine, ja, Kiefer. Birke ist auf jeden Fall die. Also ein Birkenbaum mit Moos bewachsen. Und da sollte wohl irgendwo der Cache sein. Jetzt war die Dose aber nicht da, deswegen hat... Der ist zum Glück weggemacht. Sei einfach seinen Lok-Aufkleber genommen mit September 2014 und seinem Nick und auf den Baum geklebt. Also ich, manche, das, also, das ist geil. Die haben das Hobby nicht nur nicht verstanden, die haben das ganze Leben nicht verstanden, glaube ich. Also ich fand es einfach, also man kann echt viel Kack machen, aber also als Geocaching-Magazin so eine offizielle Zeitung, dann so ein Ding zu bringen, finde ich schon, ja... Also wenn man, wie war das bei uns, Boulevard rechtfertigt nicht alles. Das stimmt, wir sind aber auch so ein privater Haufen, verdienen kein Geld und verlangen auch nicht, dass alle glauben, dass wir Recht haben. Wir wissen ja, dass wir Recht haben. Ja, genau. Aber wenn ich als Zeitung sowas, ja, das Schlimme ist ja, das lesen dann wirklich Newbies und glauben, ach so, wenn da keine Dose ist, und dann kacke ich da hin und ritze das in den Küttel rein und dann habe ich auch unterschrieben. Also, nee, geht ja, aber gar die suchen nicht. Dann diese Holzspäne. Genau. Nicht, dass einer mal zu Hornbach fährt und sagt, ich hätte gerne einen Sack Holzspäne. Geocaching-Holzspäne. Ich muss noch mal kurz auf Kiki antworten, weil der hat nämlich gesagt, vielleicht hat ihm das Muster von meiner Flecktarnhose nicht gefallen. Kiki, das ist keine Flecktarnhose. Das ist eine ganz normale Hose. Mehr lügt, mit Flecken. Das ist gar keine Hose. Er hat sich nur das halbe Jahr wieder nicht gewaschen. Und nicht rasiert. Du hast ja davor gesagt, dass er mal nackig rausgeht. Du musst der Sache auch mal ein bisschen ernster folgen hier, sonst kriegst du natürlich nicht mit, was passiert. Ja. Wir haben auch wieder, also ich auch das mal kurz fassen, weil wir einfach unter diesen 3 Stunden noch bleiben müssen. Es gibt einen Trail in Hamburg Nordwest. Ist das überhaupt noch Hamburg? Kann auch Schleswig-Holstein schon. Ist, glaube ich, schon Schleswig-Holstein. T5 Trail SH55. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, 50 oder 55 T5er am Stück und dann Bonus dazu. Kann man jetzt halten von was man will, ob man zu Lust hat oder nicht. Bitte? 55 T5er? Ja, ja, irgendwie sind so um den Dreh. Oder 50 oder so. Klettern oder was ist das? Nee, klettern alles. Alles Klettercaches. Von der Owner ist RG Punkt. Der macht sehr viel mit Klettern. Und das ist wohl... G-Punkt. RG Punkt. Ach, RG Punkt. Er hat den zusammengeschrieben. Achso, er hat den G-Punkt schon gefunden. Nee, G-Punkt ist er nicht. Also und den sind wohl auch sehr viele, haben den schon gemacht. Oder was heißt sehr viele? Die haben schon einige gemacht und der soll wohl auch sehr ansprechend sein. Guck mal, er hat auch schon da wieder, ne, im Chat... Der soll auch sehr ansprechend sein für Kletterer, also wirklich was Tolles. Ich weiß es nicht, hab die nicht gesehen. Für mich ist das belanglos, ich konnte das eh nicht machen. Auf jeden Fall hat dann der Owner auch mal was der hat das am besten zusammengefasst, dann brauche ich das nicht alles vortragen. Wie immer, es kam eine Gruppe von Gestalten, die jetzt den gesamten Trail wohl an einem Tag plus Bonus gemacht haben, plus noch ein paar andere Dosen dazu, alles an einem Tag. Wie geht das? Mit Standard-Loks gelockt auch noch, sowas Besonderes. Aber, ob einem das gefällt oder nicht, die Caches, aber es ist ja schon was Besonderes. Also wenn ich überlege, wie lange wir gebraucht haben, um diese Führungsleine da über den Ast zu... Ja, wenn du das geübt bist und das ein richtiger Kletterer sind, kriegen die das wohl schon schneller hin, aber alle, 55? Die ernst... Ich sage ja, alle, die ernsthaft Kletter bezweifeln. Also der Owner hat das schön zusammengefasst. Ich habe mir den Verlauf der Heuschrecken, so hat er die mal zusammengefasst, mal angesehen. Circa 166 Fragezeichen, davon bestimmt gute 80 bis 90 T5er, inklusive Tradis. Und die Statistiken zeigen, dass sie noch nicht so viele Caches gemacht haben. Die Härte ist Joachim, jetzt ist Joachim gefragt. GC3QHBY, lach. Da haben sie wohl auch rumgelockt. 6 Virtuelle, naja, könnte sein, aber in Kiel waren sie nicht und da war wohl ein Virtueller. Lach, lach, 16, where I go. Die knapp 30 Tradis und Webcam-Caches sind dagegen ja Pillepalle. Außer, dass sie innerhalb Deutschland gemacht wurden. Also, wie immer haben sich wieder welche gefunden. Ja. Also, ich aber findest du nicht so ein T5er Trail so ein bisschen komisch? Damit die Leute sich, wen es wirklich interessiert, ich möchte es jetzt hier auch nicht im Detail auseinandernehmen, ja, weil das dauert einfach zu lange, aber dann sagen wir doch einfach Welcome in the Show. Ne? Ja. Such dir einfach nach Cash Mami, zusammengeschrieben, Cash Mami mit einem M, Maxi Pimpf, Fuzzi 2000, Lato Nimo, No Doc und Heldenmaus. Wir unterstellen ihnen gar nichts. Wir unterstellen ihnen auch nicht, dass sie da was beschissen haben. Aber guckt euch das einfach mal an. Das sind echte geile Typen, was die so an einem Tag wegschaffen. Und die haben so geile Nicknames. Ja, vor allem, ich habe auch keine Lust mehr, jetzt immer die Namen zu verkneifen. Was soll denn der Scheiß? Wenn sie so in die Öffentlichkeit wollen, dass sie 166 Ratehaken an einem Tag oder so machen, dann sollen sie doch auch von uns Unterstützung kriegen. Dann nennen wir sie doch auch, damit sie auch einen guten Ruf kriegen. Ja, aber nochmal, klar kann man einen Trail legen, aber ein T5er Trail, der ist natürlich dafür prädestiniert, auch solche Leute anzulegen. Also ein Trail ist für mich was ich versuche in einem Tag abzuarbeiten. Ja, aber bei T5er Trail gucke ich mir vorher mal an, was auf mich zukommt. Kann der nichts für, es ist schon richtig und vielleicht, naja gut, ich bin vielleicht auch nicht so der Trail-Fan, aber ganz ehrlich, wir haben doch hier auch da oben bei uns über Hamburg so... Moment, wer sind denn die Top-Geocacher? Naja, wir sind es scheinbar nicht. Ist das auch wieder irgendeine bestimmte Gruppe oder was? Ach so, nee, apropos, du hattest vorher noch mal ganz kurz gesagt, die Fundzahlen zählen so viel. Hast du das auf Facebook mitgekriegt? Ja. Da ist ja einen das Höschen feucht geworden, weil dieser komische Amerikaner mit seinen 300.000 Pfunden, irgendwer hat das ja mal durchgerechnet, das müssten irgendwie 24 Pfunden pro Tag sein, aber angeblich ist das ja, das ist alles wahr und also das ist überhaupt nicht Betrug und so. Man weiß nicht, wie lange der dabei ist. Was, das 10 Jahre, das haben sie ja alles nachvollzogen. Okay. Ja, ja. Achso, die haben den auch gestalkt. Ja, natürlich, der wird ja komplett auseinander. Du glaubst gar nicht, ich glaube, diese Owner, ich glaube, Owner oder Ownerin, die hat vielleicht einen Orgasmus gekriegt, weil der da jetzt auch noch einen Favoritenpunkt hinterlassen hat. Also du siehst, die Funde zählen auch heute immer noch, die werden, als wenn der Meister persönlich da gewesen wäre. So wurde das da behandelt. Okay, dann ist es ja, wenn ich locke, ja, nur eine schnelle Nummer, ne? Wenn und bei dem Orgasmus auch 2, 3 Deutsche wurden ja, noch aber genannt. Ja, das ist vielleicht ein Team. Vielleicht ist das ein Team von 10. Nee, Leuten. Das ist ein Rentner, 19er. Ein Rentner? Ja, ja. Ja gut, wenn er sich denn da, ist mir scheißegal. Vielleicht. Es gab in Deutschland auch 1, 2, die sehr hohe Zahlen haben. Ich will jetzt mal nicht die Namen nennen, weil da gibt es wieder nur ewiges Hauerei und Stecherei. Ja, aber generell. Die haben dann in München und Hamburg an einem Tag gecasht, ohne geflogen zu sein. Ach, brauchst du nicht drüber nachdenken, das ist doch alles. Das ist aber so ein Trend, den hat Groundspeak auch zu verantworten, weißt du? Dieses, ja, natürlich. Auch dieses Gehype damals hier mit diesem Typen, der so und so viel Trackables gelockt hat. Ja. 20.000, seitdem geht es los, dass du dich nicht beim Mega hinstellen kannst, ohne dass irgendeiner dein Auto mit dem Spiegel, der wirst ja schlimmer und untersucht, als wenn du ins Bundeskanzleramt fährst. Oh, da steht es, mittlerweile ist das ein Team von Rentnern. Naja gut, das kann ich natürlich auch machen. Vollhonk 17 ist Vollhonk ist gut, ja. Ja, vielleicht ist das, vielleicht brennt's Altersheim und die sind unterwegs und locken nur Geocaches. Was mich interessiert, wir haben ja hier oben auch so einen, über den haben wir schon öfters mal geredet. Ja, einen ist gut. Oder zwei. Oh, wir haben da mehrere von. Wir haben mehrere. Wir haben hier schon welche, die haben ihre eigenen Cache-Kontrollen offiziell als Found gelockt. Ja, wir haben ja aber auch jemanden, der schafft es in jede Sendung. Weißt du, ja, letzte Mal. Ja. Da frage ich mich immer, weißt du, wenn du nun schon dahinter stehst und diese ganzen Webcam-Caches und Earth-Caches und so loggst, welche Zeit darauf geht, dieses Foto sich noch irgendwo anders rauszunehmen, das Foto zu beschneiden, das Foto wieder neu einzufügen. Ach, du meinst hier Gertrud, hätte ich fast gesagt. Gerdi 77. Gertrud und sein Wollmäuschen. Den habe ich auch noch auf der Liste, den nehmen wir nachher noch rein hier, der jetzt sogar schon Bilder klaut. Ich meine, da muss er langsam anfangen, vorsichtig zu werden. Da wollte ich ihm auch noch einen kleinen Tipp geben, aber wir können das ja jetzt auch vorziehen. Ja, Gerdi hat also... Wenn das Bild auf geocaching.com liegt, ist offiziell die Rechte von geocaching.com. Ja, dann benutzt er deren Rechte, das ist immer noch nicht seins. Er hat das Bild geklaut und hat das dann unter seinem eigenen Namen wieder reingespielt. Also überleg das ist schon mal echt komisch. Überleg mal, ich meine, gut, mittlerweile ist es ihm scheißegal mit den Bildern, aber der macht es noch, was da für eine Energie dahinter steht. Ja. Und auch für eine Zeit. Dabei hätte ich so einen guten Tipp, also Gerdi, wenn du uns mal hören solltest, also echt einen guten Tipp, das ist ernst gemeint, lass da den ganzen Kack. Du gehst einfach auf meinen Account, ich habe so 17 archivierte Caches und die lockst du durch, 1000 Mal, ist egal. Und das machst du als Field Note und schickst das erst nach 30 Tagen hoch. Dann kann man das auch in deinem Account nicht sehen. In deinem Profil, ja. Genau, dann sieht man das im Profil nicht, weil da sieht man nur die Logs der letzten 30 Tage. Mir ist das scheißegal, du schreibst mir nur kurz vorher, dass du jetzt 1000 Mal lockst, damit ich meine Benachrichtigung ausschalten kann, wegen der Mails. Und dann hast du meinen Cache 30.000 Mal gelockt und bist du Nummer 1 in Deutschland und dann bist du geiler Typ und so. Ich frage mich immer, ob wir uns an solche Leute gewöhnen müssen. Ja, und am besten ist es, du hast davon 100 und lockt alle meinen Cache, tausende von Mal, sagt mir nur kurz vorher Bescheid, könnt ihr machen, wartet einfach 30 Tage, bis ihr das per Field nur draufschiebt, dann kriegt das noch nicht mal einer mit. Ich habe meine Ruhe, ihr habt eure Ruhe und die Zahl ist endlich völlig ad absurdum geführt und ist damit endlich durch, das Thema. Also ich fände das wirklich nicht schlecht. Und ich würde auch keinen, ich würde das natürlich schön im Podcast breitreten, aber ich werde natürlich auch keinen bei Groundspeak in die Pfanne hauen, weil er meinen Cash 200 Mal lockt. Soll er da machen? Ich logge gerade. Ich bin ja, also immer geliehen. Also ich überhaupt kein Problem. Das ist mir sowas von scheißegal. Aber du siehst es doch trotzdem. Also ich meine, es gibt ja genügend Leute, die dein Profil durchstalken. Aber wenn die kann doch alle Geocaches, die du jemals gelockt hast, sehen. Moment, wieso sagt er hier, beschweren sich die Statistiker bei Groundspeak? Wieso sollten die sich denn beschweren? Das kann Groundspeak doch völlig egal sein. Ach, hier ist er ja. Guck mal, 4500 hat er jetzt schon. Jetzt gehen wir auf. Guck mal, aber der ist seit 2011 dabei. Eigentlich ist das noch nicht mal viel. Ich frage mich immer, wenn ich denn bescheiße, warum ich denn nicht wenig so bescheiße, dass ich auch mal richtige Pfundzahlen zusammenkriege. In drei Jahren 4.500 ist so ein Witz. Das machen heute welche in einem Jahr. Ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt. Weißt du, du fängst an und machst das Hobby ganz normal. Und irgendwann denkst du, ich werde jetzt von meiner Umwelt gar nicht so wahrgenommen, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte, als der Cowboy, als der Mann, der alles rockt. Ja. Und dann fängst du irgendwann mal nach 2-3 Jahren an, alles zu locken, was geht. Ja, aber der lacht sich doch langsam alles drüber. Ich meine, das ist so ein ganz Hamburg ein Begriff, der Name. Also das wird ja langsam absurd. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendeine Pfanne hauen, sondern auf jedem Event lachen sie sich tot über den gleichen Namen, weil sie alle wissen, oh, hat er da wieder, da war er gar nicht, aber egal. Ja, also, Ich würde es mal begrüßen, wenn es auf dem Event einfach mal sagen würde, du, ganz ehrlich, du bist ja eine Lachnummer. Aber das sagen sie nicht. Es wird ja alles hinter verschlossener Hand. Gut. Aber letztendlich soll er machen, wie er will. Das Interessante dabei ist ja immer, dass solche Leute das dann immer gerne breitreden bei anderen oder gerne anderen erklären wollen, was Geocaching ist. Und dann hängt es ein bisschen. Ja, wie gesagt, also das muss man auch vielleicht nochmal relativ, oh, guck mal, der ist seit 2001 dabei, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen relativieren. Es geht ja auch uns hier im Podcast gar nicht drum, den Leuten das zu verbieten, sollen sie doch ruhig machen, aber ich meine, ganz ehrlich, sie versuchen ja auch über diese Pfundzahlen irgendwie dicke Hose zu kriegen, das ist ja der einzige Sinn, das dahinter stecken kann und dabei sind wir ihnen eigentlich nur behilflich, also wir sind eigentlich gar kein Nörgel-Podcast, sondern wir unterstützen halt, wir sollten die Cacher doch an die Hand nehmen, war doch in einem Kommentar. Ja. Ja, das machen wir doch auch. Wir unterstützen nur, dass der Name einfach ein Begriff wird in der Szene. Ist doch eigentlich okay, oder? In der Szene, wow. Ja, finde ich. Bei uns kommt halt jeder Kreis ins Eis. Ne? Aber ja, wir haben eine Menge Hörer und denen teilen wir jetzt mit. Pass mal auf, die und die Cacher, wenn ihr die auf Event trefft, die könnt ihr bestaunen. Könnt ihr hingehen, niederknien, Richtung Osten beten oder was auch immer. Keine Ahnung. Irgendwas muss das ja bringen, wenn man so viele Funde dann sich zusammenschummelt. Ja, ich stelle mir manchmal immer so die Frage, was, klar, für die bringt es Funde, aber haben sie sonst nichts im Leben oder so? Alter, nee, guck mal hier. User Room 104, 7147 versteckte Caches. Nee, der hat nichts anderes im Leben, da bin ich mir relativ sicher. Oh, der hat ein Wegstecken völlig falsch verstanden. Du, der arbeitet wahrscheinlich in so einer Paddling-Apfel. Alter Vogel. Oder hier King Boreas. Was hat der? Es kommen ja aus dem Chat hier die ganzen. Das müssen wir natürlich in die Shownotes packen. Wir gucken hier gerade mal so ein paar Profile durch von Cachern, die echt, ja. Da muss ich wieder an diesen Amogul oder wie immer diese Rentnerband da heißt. Da schrieb einer, ja, ist ja die Frage, muss man das jetzt bewundern, dass der so viele Funde hat? Also sorry, aber einer, der 100.000 Funde hat, auch in 10 Jahren. Ganz ehrlich, das ist wirklich nicht böse gemeint. Ja, den bewundere ich nicht, der tut mir leid. Aber das finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlecht. Wenn er 7.000 sonst was Caches versteckt hat, dann tut er ja was für das Hobby. Ja, das ist die Frage. Ich hatte mal irgendwo in Berlin, glaube ich, oder irgendwo einen auch im Interview. Ich meine, das war damals noch bei Mönch sogar. Der hatte auch, ja, oh nee, ich verstecke ganz gerne. Und egal, wen du hörtest, alle sagen, oh mein Gott, ja, der versteckt gerne, aber die Caches sind alle Schrott. Da kann ich mich noch dran erinnern, wo ich so dachte, ja super, das ist eine gute Kombination. Also egal, wer gefragt wurde, alle sagten, nee, hör bloß auf, die taugen nix, die sind schlecht gepflegt. Und er, ja, ich verstecke gerne, ich tue was für die Community. Ja. Nee, das ist dann schon wieder schlecht, genau. Wenn du sowas für die Community, wenn du aus demselben Antrieb gerne versteckst, dann lass es da verstecken. Wie willst du denn bei 7000 versteckten Caches die noch pflegen? Also da kann die sind doch nicht alle aktiv, wahrscheinlich hat er. Ja, aber guck mal, der ist seit wann ist der dabei? Seit 2008. Die können nicht gepflegt sein. Wie viel versteckt der denn am Tag? Der fährt auch mit dem Auto und dann mit so einer Tennisabwurfkanone. Bup, bup, bup, bup. Ist der nicht aus Amerika? Der wird wahrscheinlich, der wird da irgend so ein Megatray gelegt haben mit 1000 Caches. Haus der Kohle, ja, aber da kann er einen Track von hier bis zum ne, Nordpol legen mit. Ja, der legt diesen Track jedes Jahr neu. So, dann hat er seit 2008, da hat er ja schon 5000 zusammen. Kann man das eigentlich sehen, wie viele davon hat? Ja, guck mal auf die Tradis. Der hat 6120 Tradis. Alter. Jetzt hast du noch 669 Mysteries. Das heißt, der hat noch Rätsel gemacht dafür. Nee, das ist der Bonus-Cash. Wahrscheinlich. Ach, das kann natürlich sein. Ja, es ist so. Ja, das sind 450. Und wenn du jetzt mal ganz auf die letzte. Okay, der legt Trail für Trail. Wir sind jetzt hier beim, wir müssen ja mal unsere Hörer wieder mitnehmen. Ja. Wir sind jetzt hier bei dem Ruhm, wie hieß der Ruhm? Da muss ich noch stehen im Chat irgendwo. Der steht da oben, bei Ruhm. Ruhm 104 heißt der, zusammengeschrieben. Ruhm 104. Und der hat also wirklich, wirklich viele Caches. Jetzt muss ich schon aufstoßen. Ja, kommen wir wieder völlig ab, wie immer. Ja. Müssen wir jetzt mal wieder, jetzt müssen wir auf die Tränendrüse. Nächster Artikel, ein Artikel kurz zu erwähnen, dann brauchen wir den gehen wir jetzt nicht so weit durch, weil eigentlich ist fast alles drin, ein, zwei Sachen fielen mir ein, aber der Abrocker, haben wir da hier einen Link, da gab es so einen schönen Bericht von Statistik, Wahn und Selbstbetrug. Der brachte das Ganze, ein, zwei Sachen würde ich nicht unterschreiben, aber im Großen und Ganzen echt auf den Punkt. Irgendwas war, wo ich sagen wollte, nee. Ja, dass das so Tage am Stück und so alles passen, dass man so die Daten. Ich habe heute auch wieder einen gehabt, da war schon der hat drei Tage später erst gelockt als heute. Da geht es wohl wieder um die 365 Tage oder sowas. Also ich logge auch manchmal nicht zeitnah. Nein, der hat im Logbuch schon drei Tage vor mir gelockt. Ach so. Also später. Ja. Ach, das Logbuch liest du dir auch noch durch? Nee, der war nur vor mir dran und ich wusste nicht genau, wie viel wir haben und denke, aber 18 haben wir bestimmt nicht. Also ich weiß nicht, sich da selber zu beschubsen, das werde ich nicht verstehen. Ja, naja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Lies dir das mal durch. Eigentlich bringt es schön auf den Punkt, welche Möglichkeiten des Beschisses es gibt. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oh. Ich weiß gar nicht. Werf ich mal. Ich weiß nicht mal, ob ich mit oder ohne Sünde bin. Pff, kann sein, dass ich auch mal irgendeinen Scheiß gemacht habe, weiß du ich nicht. Du bist sicherlich ohne Sünde, aber sündigen tun wir doch gerne. Ja, das ja. Und Steine werfen eigentlich auch. Sonst würden wir den Podcast ja nicht machen. Dann nochmal grünes Forum. Mit dem Hint war das viel zu einfach. Das muss man auch echt mal gelesen haben. Da geht es so um eine Geschichte, wo sich echt beschwert wurde, dass wenn man den hinziehen würde, ja, der Cache viel zu einfach ist. Ich habe immer gedacht, irgendwann verstehen die Leute doch mal, wozu ein Hint ist, aber das grüne Forum hat mir wieder klar bewiesen, dass das nicht so ist. Für mich kann ein Hint gar nicht klar genug sein. Kann ja im Text stehen. Seid vorsichtig, wenn ihr den hinzieht, da steht klar drin, wo der Cache ist. Aber eigentlich soll der mir im Notfall helfen, den Cache doch noch zu finden, wenn ich es alleine nicht schaffe. Und ich hatte heute wieder so einen, der rot gesprenkelte Baum und stehe da und jeder verschissene Baum hatte lauter rote Punkte. Das ist so Tage, wo ich dann die Säge rausholen möchte, damit ich bemerken kann, an welchen ich schon war. Es gibt so Hints, ja. Ja. Also ich finde aber auch so gar keinen Hint ist auch manchmal doof, ne? Wurde noch schlimmer finde ich ehrlich gesagt, wenn dann drin steht, braucht ihr nicht. Warum habe ich den denn gezogen? Weil ich ihn nicht brauche und dann steht da drin, braucht ihr nicht. Arschloch. Und das ist wieder der Moment, wenn ich die Dose dann doch finde, dann wundere dich doch bitte nicht, wenn irgendeiner mal die Axt drin versenkt in deiner Dose. Wenn es Gehänge drin hängt, ja. Ja. Ich wollte jetzt gerade über eine Not reden, aber die hat der Ona. Ganz kurz, Alamogul heißt er. Alamogul. Known as Team Alamo. Naja. Ja. Alamogul. Ist ja auch ein scheiß Name irgendwie. Okay, also der Owner eines Caches in Nordrhein-Westfalen hat sich in einer Not, die ich sag jetzt den Owner nicht mehr, aber Not so mit E hin, also oder mit Not? Also Right Note. Ja, mit E hin. Ah, okay. Also nicht in größter Not. Ja, deswegen. Ich denke schon, was meint der jetzt hier? Eigentlich müssten wir jetzt so eine Runde Mitleid, so eine Mitleidsdose aufmachen. Liebe Geocacher, heute ist der Tag gekommen, an dem ich mich von diesem Hobby trennen werde. Der Typ, ja, großartig. Ja, nee, lies mal weiter. Ich wollte, also wenn ich jetzt alles vorlese. Doch, tu's. Nachdem ich mich bei meinen Caches des Öfteren habe ärgern lassen, setzt diese Aktion nun den ganzen die Krone auf. Ich mache im Hintergrund so ein bisschen. Hier kommt die Prinzessin. Das passt aber auch. Ich habe es nie verstanden, wie man im Kescherkreis andere anschwärzen kann. Das war und ist für mich ein absolutes No-Go. Reicht es nicht, dass die ganze Welt schon unfair ist? Muss man sich dann noch gegenseitig beim Hobby den Spaß nehmen? Ja. Für mich unverständlich und traurig. Normalerweise interessieren mich die Beweggründe dieser Menschen. Mittlerweile habe ich es aber aufgegeben, Dinge zu hinterfragen. Wir kommen gerade in so eine Depri. Wie den Whisky aus, kann ich das auch schreiben. Also ich drehe den Spieß jetzt, Achtung, jetzt erstmal so boom und jetzt bam. Ich drehe den Spieß jetzt einfach mal um. Es ist ja scheinbar so leicht, ein Arschloch zu sein. Ab sofort melde ich jeden Cache als Guideline-Verstoß, der nur ansatzweise nicht haargenau den Richtlinien entspricht. Von den zwei, ich sag mal jetzt nicht, gefundenen Dosen fallen mir ad hoc über 100 ein, die ich morgen als direkten Verstoß melden kann. Eigengott wird Überstunden machen, sorry vorab. Und demnächst locke ich keine Dosen mehr, sondern prüfe sie nur noch und sende sie ins Archiv. Als erstes hole ich mir die ganzen T5er ohne Genehmigung runter. Da wird im nicht viel übrig bleiben. Aber ihr werdet es ja merken, dass ich viel spazieren gehe, folge den Walddosen, die nicht direkt am Wegesrand liegen, Fotos schnell gemacht und Groundspeak informiert. Wer mich kennt, weiß, dass ich keine hohlen Worte waren. Es gibt noch einen Ausweg. Hört ihn euch an. Bis zum Datum möchte ich eine Entschuldigung oder zumindest ein klares Statement von demjenigen haben, der mein Multi hier bei Groundspeak gemeldet hat. Ich habe immer ein offenes Ohr, auch für Kritik. Meldet sich niemand, werden neue Plätze für Guideline-reine Geocaches frei. Ja. Aus Spaß werde ich trotzdem gleich mal eine Dose anschwärzen. Aus Spaß. Mal gucken, ob das wirklich so einfach geht. Sorry vorab. Also ist immer geil, es zu machen, gleich sich zu entschuldigen. Ich fand den nämlich wirklich klasse, aber ich habe ihn ja schon gelockt. Und was interessiert mich die Nachwelt? Das muss sich auch keiner mehr fragen. Ich poste dies auch auf Facebook. Bitte zudem alle echten Cacher bei der Suche nach demjenigen helfen, der das angeschwärzt hat. Allen viel Spaß bei der sauberen Dosensuche. Also du willst ein Statement, kannst von mir haben. Das Schöne ist, das Statement kam dann übrigens auch gleich in Form von Eigengott, irgendwann später. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und zwar mit einer Archivierung. Von seinem Cache? Ja, ja. Das war ja vorher irgendwie, ich glaube, eine Überprüfung oder irgendwie. Ja, ja. Und der hat es dann archiviert und dann steht da drin. Also jetzt das Statement habt ihr ja noch. Ich wurde per Mail auf diesen Geocache aufmerksam gemacht. Leider gibt es hier zwei Probleme. Zum einen wurden Schilder mit Edding bekritzelt, um Infos für den Cache zu geben. Zum anderen muss man in einem Bereich, der mit Zäunen, Ketten und Schlössern gesichert ist, ein Betreten ist also nicht erwünscht. Ich archiviere daher das Listing. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Ich finde, wer es sehr gut auf den Punkt gebracht hat, ne, ist Miss Marple. Wollte er nicht eigentlich aufhören? Also das bringt es wirklich auf den Punkt. Erst erzählt er, dass er jetzt aufhört und dann, was er alles machen will. Also das passt ja, da hinten und vorne. Hat er aber, entweder hat er sich jetzt überlegt, das müsste man jetzt mal nachhalten, ob da jetzt eine Archivierungswelle rollt. Glaube ich am Tag nicht. Oder er hat auch wieder nicht die Eier, weil seine Not hat er gelöscht. Wir können also jetzt keine Verlinkung machen. Weil hat er rausgenommen? Hat er rausgenommen. Ich gucke gerade auf den Link, denke, warum ist das nicht mehr da? Also heiße Luft und dann gemerkt, ach Mensch, da habe ich Scheiße gebaut. Dann muss man ja auch sagen, vielleicht hat er auch einfach begriffen, nee, okay, das war jetzt blöd. Ich meine, es war auch selten blöd, dieser Text. Also, aber ja, vielleicht hat er es wenigstens begriffen. Also, wir wollen ja auch mal positiv sein. Wir wollen ihn ja auch in die Hand nehmen. Aber weißt du, dieser Kommentar lässt mich nicht los. Aber weißt du, wie oft ich sowas lese? Heute ist der Tag gekommen, an dem ich mich von diesem Hobby trennen werde. Ja, wo ich wie immer oft denke, ich das schon gelesen habe, ich sage, okay. Schaka. Tschüss. Genau, danach könnt ihr eigentlich jedes weitere Wort vergessen. Das ist okay, tschüss. Ist Leute, also. Es interessiert keine Sau. Wenn Jörg jetzt aufhört mit Cashen oder ich Mensch. Höre auf mit Cashen. Millionen würden uns nachweisen. Das interessiert keine Sau. Wenn ihr aufhört, es interessiert auch keines. Also du cashst doch gar nicht mehr. Euer Umkreis wird sagen, hey, warum cashst du denn nicht mehr? Und nach einem Vierteljahr ist es vergessen. Es gibt hier nicht sowas wie Ruhm. Es gibt keine Ruhmeshalle. Natürlich. Nein, wir müssen jetzt aufklären. Es gibt hier nichts. Das Einzige, was ihr könnt, euch mit Haut und Haar der schweigenden Mehrheit verschreiben. Ja, also entweder Funde oder hier bei uns. Alles andere. So, weiter. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon mit Zeit? Ich habe noch. Oh, wir sind noch unter 2 Stunden. Ja, das ist gut. 40 Sekunden haben wir noch. Schön gab es auch noch so eine zum europaweites. War doch hier dieses Geocoin-Fest in Ulm. Ja. Da gab es dann auch über Twitter kam so ein Ausschnitt aus irgendeiner S-Bahn. Aus einer Eventzeitung, die da also irgendwie so eine Ulmer Eventzeitung, wo dann auch drin stand: Konzert, die Dosenfischer im Konzert. Lieder über Geocaching und mehr. Ja, ja. Ich glaube, das war so eine. Achso, dann haben sie das aber auch nochmal. Es gab mal auf Twitter so ein Foto, wo das von so einem elektronischen Panel, wo es immer so durchläuft. Ich glaube, aus der S-Bahn rausgefunden wurden. 19 Uhr, die Doofies mit Geocaching. Und jetzt ein... Hallo? Ja, genau. Was willst du jetzt? Jetzt kommt wieder einer. Moment. Wer bist du? Also ich bin der Sven. Mein Kerschername ist Team Vakü. Und er hat was ganz Besonderes. Er ist eigentlich ein Kescher-Promi, wo niemand kennt. Also, er ist ein Kescher-Promi, wo keiner kennt. Wo niemand kennt. Der heißt Jacqueline. Nee, das ist Schwäbisch. Wir dürfen uns nicht über schwäbischen Dialekt lustig machen. Ja, aber er sieht auch schon mal, er freut sich auch so. Also nicht, dass die Arme schön sind, aber er hat auf jeden Fall ein TB tätowiert. Ja, wo? Auf dem Oberarm. Damit ist er, doch was für Mumus. Damit ist er einer von 250 oder so. Also er war der Erste in Deutschland, der sich das darauf hat tätowieren lassen. Da war er sehr stolz drauf. Er hat ja auch ein eigenes Icon bekommen bei Groundspeak. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn er stirbt, ob das dann auf Missing gesetzt wird. Oder kannst du ihn nochmal discoveren? Ich finde das. Also, dass Leute sich Zahlen auf dem Körper tätowieren, ne? Das ist gerade in Deutschland einfach immer noch für mich so. Da bin ich, glaube ich, zu alt und habe zu viel in der Schule gelernt, um damit so richtig klar zu kommen. Spiel es bitte nochmal vor: Die Schlemmercacher sind sich nicht sicher, ob es badisch ist. Ich soll das wirklich noch, also ich hoffe jetzt, das Mikrofon platzt nicht, weil ich, also ich. Es kommt der GC-Promi, den keiner kennt. Ja, kommen wir mal dahin. Moment. Oh, jetzt brauchen wir einen Moment. YouTube ist immer sehr langsam über Telekom. Ja, dann musst du mal Pornhub ausmachen. Ja, das nimmt der Rechner ja auf, deswegen heult er auch immer so. Ja. Sonst sage ich gleich noch was dazu, weil. Hallo, wer bist du? Also ich bin der Sven, mein Kerschername ist Team Vakü. Und er hat was ganz Besonderes. Er ist eigentlich ein Kescher-Promi. Oh, jetzt bleibt das hängen. Wo niemand kennt. Auf keinen Fall schwäbisch. Ja, weiß ich nicht. Das ist. Wo niemand kennt? Wo niemand kennt. Das ist MixiTV. Ist der kein Schwäbisch? Ich weiß nicht. Für mich ist das alles so. Also wie Norddeutsch hört sich es nicht an. Also Baden ist es auch nicht. Du, ich habe mir jetzt übrigens auch so einen TB-Code tätowieren lassen. Er hat was ganz Besonderes. Vielleicht ist er außerirdisch. Wer hat was ganz Besonderes? Der Tätowierte oder Mixi? Tätowiertes Gesocks. Das sagt der Richter. Gott, Luis, das sehe ich auch so. Hast du auch ein TB irgendwo? Na komm, gib's zu. Komm, die irgendwo. Nummer kann man aber nicht lesen, wenn du im Normalzustand bist, sondern erst, das kannst du eigentlich nur noch, das kannst du noch toppen, indem du dir ein Piercing machst mit einem Trackable-Code. Direkt durch die Eichel. Ja, und dann stehst oder, du bei. Du hängst das Logbuch dran, dann reißen sie das alle weg. Nee, komm, also jetzt wollen wir, wir sind schon sowieso bei Ü18. Nee, aber dann, jetzt, dann rennst du zu Mixi TV und dann schnappst du dir das Mikrofon und sagst: Hi, ich bin ein Geocache-Promi, wo niemand kennt. Und ich zeig dir jetzt mal was ganz Besonderes. Wo der Arme und hängt. Ziehst den Mantel runter und dann. Und das könnt ihr, und dann kannst du, dann ist es auch richtig geil. Und das könnt ihr jetzt discovern. Also ich. Also kann man sich mal angucken, ist bei Mixi TV zu finden, den Promi, den keiner kennt. Und da könnt ihr mal sehen, wie ihr euch ein Tattoo tätowieren lässt, für das ein eigenes Icon. Wie absurd ist das bloß? Ich werde alt. Also wie gesagt, ich will das auch gar keinem verbieten. Also nicht, dass mir das wieder hier verdreht wird. Nur für mich ist es einfach, ich fange also, mir doch nicht an, ein Tattoo, also, TB auf den Arm zu stechen. Oder, also. Generell, Tattoo ist ja voll 80s. Aber so ein Piercing? Also ich staune immer wieder über die Leute, was sie, also, ach ja, okay. Sag mal, diese Katzenberger-Rede, die nicht auch immer so mit wo? Das müsste doch also jetzt ehrlich sein. Ich muss hier ehrlich, ich kenne diese Leute, Vielleicht hast du ein anderes Fernsehprogramm. Nee, ich guck manches auch nicht, rum. Also zumindest sprechen müssen die können, also. Mehr als zwei Sätze am Stück, vorher gucke ich das nicht. Ja, also, kann ich auch nicht. Und jetzt bin ich auch prominent. Ja, die, also. Wo niemand kennt. Aber ich, ja, den Film muss man sich angucken, muss man sich für sich selbst beurteilen, was man davon hält. Auf jeden Fall gibt es wohl ein eigenes, das ist eigentlich die Kernaussage, es gibt ein eigenes Icon wohl tatsächlich, wenn man sich ein TB irgendwo hin tätowieren lässt. Man muss aber ein Foto von dem TB schicken. Also ich würde ihn jetzt nicht an jede Stelle tätowieren. Ja, deswegen sage ich ja so ein Piercing. Stell dir mal vor, du schickst erstmal ein Bild von deinem Dödel an Jeremy. Gerade die Amerikaner, der kippt dann tot um. Herrlich. Gibt es da eigentlich ein eigenes Icon, wo man das dann lesen kann? Du machst dir um den Bauchnabel machst du erstmal so kein Trinkwasser und dann so ein Pfeil nach hinten. Und dann hast du hinten. Praktisch dein Po. Nee, ich möchte das und so aus dem Po nee, kommt so, nee, pass auf, nein. Aus dem Po kommt so ein kleiner Zwerg mit so einer Schubkarre gefahren. Ja, bestimmt. Und in der Schubkarre sind so verschiedene Coins und da steht die Tracking-Nummer drauf. Ja, du mich auch. Komm, wir machen weiter. Übrigens, Jürgen Klinsmann, der Klinsmann-Laden, der ist aber in Stuttgart. Und jetzt. Ach, jetzt sind sie sind immer noch dabei, wo das ist, oder was? Ja, also Klinsmann-Bäckerei, die ist in Stuttgart. Echt? Was weiß ich? Ja. Also die sind noch am Dialekt. Dass ich noch zwischendurch mal aufgeschrieben habe, ich weiß gar nicht warum, bei Facebook sind auch viele, die einfach für die Google-Suche zu doof sind. Das ist mir zuletzt so aufgefallen. Ja. Also ernsthaft. Aber der Scheiß eine auch so gefragt. Extrem. Der hat doch so 25 Fragen an einem Tag reingesetzt. Ach, dieser Junge da? Ja. Ich glaube, der will einfach Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Der fragt ja auch so selbstverständliche Sachen. Im Forum kann ich das noch verstehen, dann erhöht sich ja dein Rang. Also je mehrere Posts du hast, desto höher dann ja, hast du. Ja, aber bei dem hatte ich das Gefühl, es ist ein Kind, weißt du, der freut sich, wenn ihm überhaupt irgendeine antwortet. Die Antwort interessiert ihn gar nicht. Hauptsache einfach zu beachtet, so hatte ich das Gefühl. Also die Fragen waren teilweise. Das ist, also ich glaube, man muss den Mittelweg finden, weißt du? Da hat sich auch mal einer aufgeregt auf Facebook, dass es dieses Danke für die Aufnahme in der Gruppe nicht mehr hören kann. Also das ist auch wirklich, wo ich mich immer frage, wieso soll ich mich denn bedanken? Ich bin so froh, dass sie ein Mitglied mehr haben oder wenn nicht, dann nicht. Mein Gott, also ich habe mich nicht einmal bedankt. Ich dachte, kommst so in die Gruppe rein. Aber nee, in alle nicht. Oh, jetzt haben wir hier was angestoßen. Jetzt wird hier Deutschland auseinandergenommen. Bühler-Ecke oder so. Oh mein Gott. Oh. Bühle. Nordbaden. Ja, Nordbaden ist doch Baden, so oder? So haben nicht? Wir noch. Wir haben jetzt 2:06. Wir müssen jetzt, Ich würde noch gerne das Brian Rhodes Alter, Interview. Ich habe die Hälfte noch nicht mal durch. Wir müssen irgendwie mal auf 3-Wochen-Rhythmus kommen, glaube ich. Sonst schaffe ich das alles nicht. Ja, wir haben ja bald Weihnachten. Da sind sie wieder alle lieb. Ich würde gerne noch auf das Brian Rhodes Interview noch mal vorlesen. Das ist schon ein bisschen. Ja. Aber du wolltest jetzt erst noch mal was machen. Ich wollte noch was machen. Du wolltest, hast gesagt, ich habe noch einen. Ja, einen wollte ich noch, weil der müsste zumindest, was einen, ich habe hier einen ganzen Zettel noch voll. Wo ist jetzt der Whisky drin, in der Tasse oder in dem Glas? Nee, im Glas. Ich müsste nur einmal viel mehr so ein, beim Knight Rider hatten wir ja so ein bisschen Diskussion hin und her. Und ist dann jetzt in der Tasse der Rum? Nee, warte mal. Oh, da ist ja. Den brauchen wir nicht unbedingt. Da ging es einfach nur drum. Da hatte ich ja so ein bisschen mich ironisch drüber geäußert, dass der Owner da eigentlich mit dem Golfwagen kommen müsste, weil sie haben ja gesagt, sie haben ja zusammen 2.500 Pfunde, da wissen sie schon, was sie tun. Ja. Da hatte ich geschrieben, gut, ich habe 11.000, da möchte ich mit dem Golfwagen rumgefahren werden. Da ist der ernsthaft drauf eingegangen. Also der hat so gar nicht verstanden, wo die Kritik, glaube ich, in meinem Log lag. Das ist völlig an ihm vorbeigegangen. Und der hat auch tatsächlich geschrieben, und das fand ich ganz schlimm, daran siehst du nämlich mal, wie das heute gesehen wird, dass selbstverständlich der Owner dafür zuständig ist, dass so ein Nachtcash zu 100% funktioniert. Das meint der ernst so. Das heißt, der verlangt eigentlich vom Bullenherde, dass Bullenherde, bevor die kommen, nochmal losgehen und jeden Reflektor kontrolliert. Der hat sie doch nicht alle, der Typ. Ja, und der hat sie vor allen Dingen nicht alle, weil der irgendwie 4 Monate nicht gesucht wurde, weil das ja hell war. Und dann ist es ja logischerweise, dass ich vielleicht mal mit dem Owner Kontakt aufnehme. Und viele bedanken sich auch. Also ich habe dann hingeschrieben, du, wir wollen den jetzt machen. Der ist jetzt seit 4 Monaten, jetzt ist die Nachtcash-Zeit. Ja, genau. Oh, alles klar, ich gehe diese Woche los und mach nochmal. So. Wie man in den Wald reinruft. Genau. Ja. So. Gut, dass du mich erinnert hast oder was auch immer. Ja, deswegen, also war nur kurz. Da brauchen wir gar nicht so groß drauf eingehen. Kann jeder selbst nachlesen beim Night Rider, dem Nachtcash. Tschüss, Michael, du musst jetzt zur Cash-Kontrolle. Die Logs stehen da ja noch drin. Sollte auch keine mehr dazukommen, wollte Michael ja nicht. Ist ja auch okay so. Habe ich dann auch von mir, das kannst du ja auch löschen. Also kann man da auf jeden Fall nachlesen. Ist übrigens kein Rum, ist einfach Bellenteils. Ja, er braucht mehr Rum. Übrigens hat er schon wieder 2 in der Pipeline. Ich war letztens bei ihm, hab ihm mein Piercing gezeigt. Und da war er so verdattert und hat mir gesagt, ich habe schon wieder 2 gute Caches in der Pipeline, denke ich mir. So, ich esse jetzt noch eine weiße Maus. Okay, dann habe ich. Und dann würde ich das zum Interview kommen. Okay, dann mache ich den anderen vorher. Einen guten habe ich noch. Mein Event wurde von den willkürlichen Reviewern ja abgelöhnt. Dann beschimpfe ich sie da jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und jetzt habe ich mal gesehen, da hat einer eingereicht, ey, das musst du wirklich gesehen haben. Kleines Treffen, 11.09. Damit fängt das, glaube ich, an. Ja. Das ist der GC-Code GC4ZZWP. Nochmal, GC4ZZWP. Da gibt es ein kleines Treffen, 11.09. Dann gibt es kleines Treffen, 12.09., 13.09., 14.09., 15.09. Ich brauche, glaube ich, nicht erklären, bis wo es geht. Am 22.09. hatte das dann wohl endlich mal Ruhe und dann hat er keinen mehr genehmigt gekriegt. Was ich mich frage, wie kriegt der 10 Stück davon überhaupt erstmal genehmigt? Der schläft mit dem Reviewer. Reviewer. Sorry, aber da muss ich den Reviewern auch mal einen Vorwurf machen. Das kann doch nicht normal sein, dass ihr sowas genehmigt. Diese aneinanderhängenden Serien-Events soll es doch nicht mehr geben. Und der reicht jeden Tag ein Event ein, das dann irgendwie eine Viertelstunde geht und schreibt auch mehr oder weniger zu. Bei mir auf dem Hof liegt dann ein Logbuch, da könnt ihr unterschreiben, auch wenn keiner da ist. Und dann ist das schon okay so. Also, was soll denn so eine absurde Scheiße? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verstutzt, weil Miss Marple fragt, habt ihr echt noch Mäuse? Ich muss mal kurz nach dem MID. Boah, der Pott ist noch über, der ist dreiviertel voll. Wir sind also das ist noch nicht abgelaufen, ist okay. Und essen können wir doch auch nicht während der, also verhörbarer Verzehr, sowas gibt's ja bei uns nicht. Ich glaube, ich muss diesen Kiki das nächste Mal unter den Tisch trinken und dann kriege ich auch solche Events durch. Jörg, dann machen wir das. Aber du hast ja auch dein Event so ein bisschen sarkastisch formuliert. Ja, ich meine, das muss, dann lest dir mal dieses durch. Hättest du es einfach Entengucken genannt, wäre es durchgegangen. Kleines Treffen, siehst du, da kann ja mal jeder durchlesen. Glaub mir, der hat das ist nicht sarkastisch, aber genauso hohl. Also, das ist unfassbar. Ich denke gerade über so ein Rastplatztreffen nach, weißt du, an der A1. Oh. Ich fahre da runter, treffen uns Rastplatz, dumms, kleines Treffen. Oh, nett. Komm, was? Hast du wenigstens jemanden zum Quatschen? Weil zu so einem Event ist. Einer kommt ja immer. Ja, aber da brauche ich das Event doch nicht. Ja, so kann ich mit der Parkour quatschen, das ist genauso. Ja, aber wenn es dir gesellig ist, weißt du, auf so einer Bank rumsitzen, ist ja auch nichts. So. Na, ich weiß nicht, dann fahr zu schnell, kriegst du auch Punkte. Die anderen Sachen müssen wir dann halt mal wieder verschieben. Der liebe Brian von geocaching.com. Grundsprecht. Hat wo steht denn das eigentlich? Der Leipziger Volksstimme, Leipziger Volkszeitung, ein kleines Interview gegeben, weil die ja am 3.5. Oktober auf der Modell- und Hobbyspiel waren. Und er hat da so was Schönes erzählt, nämlich, welche Unterschiede, war die Frage, gibt es zwischen Geocachern in Deutschland und in den USA? Und was er da sagt, das ist so richtig schön die Wahrheit. So ein bisschen. Road. Während in den USA Smartphone-Geocaching im Anmarsch ist, befolgen die meisten europäischen Geocacher immer noch GPS-Geräte. Für manche deutsche Geocacher scheint die GPS-Schatzsuche eine Art Extremsport zu sein. Sie setzen viel Ehrgeiz daran, schwierige Verstecke anzulegen, hoch im Baumkronen oder an schwer zugänglichen Stellen, haben sie was vergessen, zu sein. Okay. Aber insgesamt haben deutsche und US-amerikanische Geocacher viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Sie wollen einfach ein schönes Hobby, darum bla bla bla. Also der hat es dann mal eben kurz gesagt. Oh, sehr ehrgeizig, sehr schwierig, sag rum. Dann ist ihm aufgefallen, oh, könnte komisch kommen. Ja. Ich relativiere das nochmal im nächsten Satz. Ja. Aber ist auch schön. Also Groundspeak hat auch schon erkannt, bei uns gibt es tatsächlich einen Trend zu höher, tiefer, ja, weiter, schwieriger. Deutsche waren schon immer in allem so verbissen, deswegen sind wir unter anderem auch so erfolgreich als Wirtschaftsnation. Ja, ist so. Alle das verbissen bis zum Exzess treiben müssen. Sie wollen immer die Besten alle sein. Den Fame ernten. Oh Gott, ich habe eine Schallung. Oh, Tracer's Piercing TB Discover. Ja, der Teufel bietet dir ja schon an, auf dem Parkplatz dann auch gleich das Piercing zu erledigen während des Events. Also Hammer und Nagel bringt er mit, Rest kriegen wir schon hinter. Der braucht ja eigentlich, ach nee, ist ja nicht magnetisch. Stell dir mal vor, du kommst dann mit so einem 40-Kilo-Magneten an, wupp. Hätte ich jetzt fast gekauft bei www.supermagneten.de, gibt es einen Magnet, der hat so, glaube ich, 5x5 cm maximal und 100 Kilo Haftkraft. Es ist ein, oh ja. Wenn du einen richtig scheiße findest, ne, dann pappst du ihn das Ding einfach aufs Autoschloss. Da hast du keine Chance, das Ding abzukriegen. Null. Mit Kippen auch nicht? Mit Kippen? 5x5 cm platt. Vielleicht einen Zentimeter dick. 100 Kilo Kraft. Was willst du denn da kippen? Ein Zentimeter dick? Mal 5x5 mal Zentimeter. Echt? Ja. Geht es? Ja. Die schreiben bei Supermagnete auch zu diesem, die haben zu ihren Magneten immer so, was man halt machen kann und so. Und bei dem steht auch tatsächlich bei, wissen wir auch nicht, aber seid vorsichtig, wenn ihr den kauft. Das ist extrem gefährlich. Ja, ne? Ja, schreiben sie auch zu. Haben auch die Finger, so eine Wunde am Finger als Bild dazu gepackt. Absolut geil. Also alleine, was sie dazu schreiben, ist schon klasse. Wir wissen nicht, was man machen kann. Wir wollten einfach mal gucken, wie weit man das treiben kann. Und wenn ihr den habt, seid da super vorsichtig mit. Ihr kriegt den nicht wieder ab. Es hört sich so an, als würden die Magnete selber herstellen. Die kaufen die in China. Nee, ich glaube, die magnetisieren die selber doch. Hm? Also wenn das ein, es gibt ja Ferritmagnete und es gibt die Neodym-Magnete. Ja, das sind Neodym. Und Neodym ist ein seltenes Erdemetall. Ja. Und das Ding, seltene Erde, wird aktuell nur in China abgebaut und irgendwann mal von Chinesen in Afrika. Also in Europa nicht. Das haben sie wieder eingekauft irgendwie und fertig. Ich glaube nicht. Das weiß ich, das glaube ich. Wenn sie es selber magnetisieren, wäre es Ferrit. Nee. Die beschreiben das. Ach, scheiße, ich komme jetzt nicht. Das ist ja jetzt, dauert hier auch zu lange, aber die beschreiben auf ihrer Seite auch mit Herstellung und ähnliches. Also, der Laden ist schon echt magnetverrückt irgendwie. Ich habe von denen erstmal welche gekauft, mal damals. Gab es so ein 100er-Pack. Also bunt gemixt. Mhm. Ey, top. Aber alle, die sind heute noch, sehen die aus wie ladenneu, alle, obwohl ich da wenig von benutzt habe. Ich habe ein paar davon benutzt, die sind. Also wirklich, die machen wirklich gute Magneten. Also wenn einer wirklich gute Beratung haben will und Magneten sucht, www.supermagnet.de, der lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist wirklich cool, das Teil. Genau, da ist es schon. Siehst du? Supermagnete.de. Wozu haben wir den Interceptor? Wozu haben wir unser Internet? Unser Lebendes. Genau. So, und hier haben die so Magnete aller Art und dann gibt es dann hier auch irgendwie Info über uns und riesige Magnetlager. Ach, ich kenne die. Über 20 Millionen Neodym-Magnete. Also, die Firma sitzt aber eigentlich in der Schweiz. Das ist nämlich Webcraft, die dahinter steht. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber die Magnete, das ist schon ziemlich großartig. Also wirklich wahr. Die haben, was du dir vorstellen kannst. So, ich glaube, den Rest müssen wir dann tatsächlich zurückstellen, ne? Weil ich habe jetzt hier 2 Stunden 16 auf der Uhr. Wir wollten ja auch mal ein bisschen kürzer machen. 5 Minuten haben wir mal Vorlauf, das heißt, jetzt haben wir so 2 Stunden 10. Ich habe schon versucht, schnell zu gehen, um mal viel durchzukriegen. Das geht, müssen wir nächstes Mal auch mal anders, das wird mir zu schnell. Hier, siehst du, Louis Ziffer genau hat mal ein Lager in Bremen. Ja, was noch? Gibt es noch einen neuen, der Monolith 3? Dann kam 3, Louis Ziffer und brauchte Magnete. Guck dir das mal an. 200 Kilo Haftkraft. Monolith 3. Braucht kein Mensch. Doch, wie gesagt, magst du einen nicht? Das Ding kostet nur 30 Euro. Pappst ihn das aufs Auto, das Auto kann ich, das Teil, wo du das raufgepappt hast, kann er wegschmeißen. Kriegst du nie wieder ab. Brauchst nicht drüber nachdenken. Du kriegst einfach keinen Hebel auf das Ding. Also ich habe zu Hause einen 40 Kilo Magneten. Ja, welche Größe? So, aber ja. Hat so eine gewisse Dicke. Ja. Und das Ding ist schon in der Nähe vom Metall echt eine, da musst du schon aufpassen. Ne? Ja, klar. Und die Finger dazwischen, Chris, dürfte das schon wehtun. Ja, aber der zieht sich auch ab einem gewissen Abstand schon ran. Ja, natürlich, klar. So, und wenn du 200 Kilo hast, dann musst du echt aufpassen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie das verschicken wollen. Ja, das geht, wenn du die Schicht dazwischen muss dick genug sein, der Karton. Also ja, das Problem sind ja die bei der alten, die alten Postverteilmaschinen, die funktionieren noch magnetisch und da könnte es ein Problem geben. Der Blonk hängt da oben dran, dann war es das für die Post. Aber nein, die haben auch geschrieben, wenn du dicke Pappe dazwischen tust, dann geht das alles. Wobei die Pappe muss schon richtig dick sein, weil sonst reißt sie die Schicht ein. Also, und weißt du, wo ich den jetzt übrigens eingesetzt habe, diesen Magneten? Ich habe mir ja, also Magnetangeln habe ich ihn auch, aber der andere hing da irgendwie so rum. Jetzt haben wir uns ein neues Bett gekauft und die kleine Krümeline, da war so ein Stahlträger, hat es geschafft, diesen, womit man das festschraubt, also diesen Bolzen, ja, in ein Loch von diesem Stahlträger rein zu versenken und den kriegst du nicht mehr raus, weil der jetzt ja, einfach geboten ist. Klar. Also Magnet genommen, innen drinne festgehammelt, dann klirrt er nicht. 450 Kilo Kraft? Ja. Alter. Da kannst du zwei Autos miteinander verbinden, die können nicht mehr auseinanderkommen. Also. 20 Millimeter, also 2 Zentimeter dick ist der. 90 mal 20, das ist echt nicht viel. Nee. Ja gut, aber jetzt schweifen wir ab. Okay. Also Magneten, www.supermagnete.de ist schon mal eine gute Anlaufstelle. Oder, ansonsten bei eBay. Oder Magnets for You ist auch noch einer. Den kannte ich noch nicht. Nehmen wir auch mit in die Shownotes auf, weil das passt ja für Kescher, ist das ja doch dabei. Und dann ist natürlich der skurrile Einsatz, den müssen wir auch nochmal sagen. Feuerwehr befreit Mann von Todesmagneten. Der 25-jährige Trend im Internet folgen. Fahrräder ja, unter der Decke befestigen. Ich lese mal kurz vor. Mit Hilfe zweier Supermagnete wollte der Hobbysportler seine Fahrräder über Winter unter der Decke befestigen. Ist ja nicht ganz so doof. Am Ende fixierte er sich jedoch selber zwischen den beiden Metallplatten. Den Link gibt's in den Shownotes, könnt ihr euch selber durchlesen. Großartig. Das muss man aufpassen. Großartig, so klug, so cool muss man erstmal sein. stell mal vor, du hängst dann da. Ich meine nicht, dass es auch weh tut, aber. Alleine schon beendet war der Einsatz dennoch nicht. Da Feuerwehrstiefel zur Sicherung der Zehen metallverstärkt sind, blieb der Magnet nun am Fuß des Helfers hängen. Wie geil. Nehmen wir mit in die Shownotes auf. Grandios. Ja, absolut. So, Miss Marble hat noch einen zweiten Link gefunden. Den nehmen wir auch auf, oder? Was hier? Feuerwehrschild? Dachaufsetzer, Profi-Autoschild. Was ist das denn? Feuerwehr im Einsatz. Alter, das dürfte aber schon problematisch werden. Ja, ja. Wegen Amtsanmaßung. Ja, aber es ist nicht, obwohl, steht Feuerwehr drauf. Da steht Feuerwehr drauf und ich garantiere dir, da hört der Spaß auf bei jedem Polizisten. Gerade kam heute noch rein, das schaffen wir jetzt nicht mehr, ich habe es schon liegen gehabt, aber so ein umgebauter Verkehrspfosten hat die Polizei irgendwo gefunden. Da hatten die in den Pfosten ein Messgerät eingebaut. Das heißt, wenn du drauf leuchtest, merkte der das? Dann war da irgendwie, dann zeigte der es per USB-Stick oder irgendwas, zeigte er dir an, dass du eine gewisse Radiofrequenz einstellen solltest und darüber kriegst du die nächsten Koordinaten. Nicht schlecht eigentlich. Technisch super geil gemacht. Jetzt eine Anzeige wegen, ich weiß gar nicht, was es war. Auf jeden Fall ist es definitiv eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das fand die Autobahnmeisterei oder die Straßenmeisterei nicht mehr witzig. Das war auch ein richtiger Pfosten. Das war für den Cash, ja, ja. Nein, ich meine, das war ein Pfosten, der an der Straße stand. Ja, ja, so ganz normaler weißer Straßenpfosten. Okay. Wird ja oft mal was eingebaut, dass unten das Auge da abgenommen wird, da wird eine Filmdose reingesteckt, das ist ja häufig solche Verstecke. Das ist, haben sie jetzt, den belangen sie gerade. Das ist doof. Ja, das. Ich meine, wenn der nach der Straße steht. Da ist es, der geheimnisvolle Straßenpfosten, da nehmen wir es auch noch diesmal auf. Pfaffenhofen Today. Naja, ist halt Bayern, ne? Was willst du erwarten? Da werden sogar die Straßenpfosten untersucht. Siehst du, hier ist so ganze Elektronik drin. Im Prinzip ist das Ding ja heile und einsatzfähig. Nur, das fand die Polizei dann trotzdem nicht witzig. Straftat der gemeinschädlichen Sachbeschädigung handelt. Also Straftat wohlgemerkt. Ja, nicht mehr von der Ordnungswidrigkeit. Das ist natürlich scheiße, wenn man so einen Pfosten nimmt, der im Einsatz ist. Wenn man sich so einen Pfosten so vom Bau, ja, Bau, nee, nicht Bauhaus, wie heißt das? Bauhof. Bauhof. Klaut. Nee, du kannst ja auch mitnehmen. Also kannst du auch kaufen, wie auch immer. Ja. Und den irgendwo einsetzt, wo damit keine verkehrstechnische Beschilderung ist, dann dürfte es wahrscheinlich keine Straftat sein. Stimmt. Aber okay. So auf jeden Fall, ne? Wenn du wisst, ja, das ist eine Straftat. Und Straftat ist nicht mehr witzig. Das gibt meistens größere Probleme. Ja, ich würde sagen, den Rest stellen wir dann jetzt mal zurück. Ich komme gar nicht gegeneinander. Das ist okay. Ja. Beim Reinigen ich habe gelesen, beim Bürsten von LKWs, aber ich bin heute irgendwie auch offen. Ich bin heute irgendwie was. Ja, ich bin mit der Erkältung auch nicht richtig durch. Es fängt auch schon wieder an zu laufen. Jetzt langsam wird's, wir haben jetzt auch, was haben wir denn rum? 2:22, 5 Minuten davon waren Vorlauf, also so 2:17. Ich glaube, damit haben unsere Hörer für heute genug gequält. 2 Stunden soll die Grenze sein und bleiben. Außerdem habe ich jetzt auch mal Bock, richtig was Alkoholisches zu Hause zu trinken. Ja, vor der Fahrt wäre jetzt auch schlecht, ne? Ja. Wir bedanken uns beim heute ganz schön umfangreichen Chat und bei allen Hörern, die uns immer noch ertragen. Und Interceptor, wir finden es richtig cool, dass du wieder da bist. Ja. Und soll ich mal was sagen? Ab und zu kommt mir immer mal wieder so Gedanke, ob das eigentlich, ob wir auch irgendwann keinen Bock mehr haben, weißt du so, weil das berichtet ja doch oft über selber auch. Ist aber eigentlich gar nicht dasselbe, fällt mir mal wieder auf. Und wenn ich dann so eine Mail kriege mit dem geistigen Dünnschiss, ne, das ist wieder so, wo ich denke, boah, nee, jetzt machst du erst recht weiter. Solange es solche Gestalten noch gibt, solange müssen wir darüber berichten. Ich sag doch, das ist unsere Therapiestunde. Ja, baut so richtig schön den Frust ab. Also sonst hätten wir auch solche Mails geschrieben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit diesem Hobby aufhören will. Ja, und das tun wir noch nicht. Noch gehen wir euch auf den Sack und noch zittern irgendwie 75% dieser Hörerschaft immer, dass sie hier aufgezogen werden. Deswegen sind wir auch alle im Chat, weißt du? Ja, unsere Hörerschaft war ganz komisch. Wir sind so eine kleine Delle hatten wir drin. Jetzt sind wir bei dieser letzten Folge, waren wir schon fast wieder auf 10.000. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wirklich Hörer sind. Muss ja ganz wichtig, sind ja nur Downloads. Aber Jörg, ich muss dir was sagen. Jetzt geht's. Ich habe für 10 Euro da in China 20 Chinesen gekauft. Die da immer Downloads. Die laden immer runter. Brauchst du doch gar nicht. Damit du dich gut fühlst. Ich kann das über die Indie-Datei streuen. Also, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ne? Und dann hoffen wir, dass wir uns demnächst wieder hören. Ne, beides auch wieder Weihnachten, ne? Jetzt muss ich erstmal, red mal ein bisschen, ich muss erstmal wieder das Musikstück. Achso, du musst es wieder suchen. Ja, ich hab's noch. Was soll ich machen? Die kleine Prinzessin? Nein, jetzt hier heute machen wir mal mit dem richtigen, heute. Jetzt machen wir mit dem richtigen Schuss. Wir sagen Spaß. Tschüss. Tschüss. So, jetzt. Achso, ich muss noch abspielen im Vordergrund sagen. Und dann muss ich das Passwort noch wieder eingeben. Das ist halt so bei Google. Wann will denn immer dieses Passwort jedes Mal haben, die Schwachmaten? So, Google Play Music. Bis das denn mal kommt, ist auch eine Stunde rum. Ja. So. Du, wenn ich mir überlege, die haben so ein riesiges Magnetlager. Da liegen ja nur Magnete in diesem Lager rum. Ja? Ja. Da müsste man sich doch mal ganz ehrlich überlegen. Mit dem Herzschrittmacher kannst du da nicht durchgehen, oder? Ja, da weiß ich mal nicht, wie weit die Ausstrahlung wirklich ist. Also bei dem Supermagneten haben sie zum Beispiel auch dazu geschrieben, dass der wirklich reicht, den in Pappe einzuwickeln. Also der verliert dann wohl auch sehr schnell mit so einem gewissen Abstand. Ne? Mhm. So, wo packe ich das hin? SSID ist gut. So, habe ich den Chat doch gleich selber hier mit drin. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt schicken. Ah, vorsichtshalber ist immer doppelt besser. Jetzt schon aufhören von Kiki ist auch gut. Boah, ja, noch länger, das geht nicht. Wer ist die Horndrivers sind da? Lifesavers? Ich kenne die da gar nicht alle. Alle ganz neu. Homedrivers? Weil die meisten sind da doch so. Ich meine, uns kennt auch keiner. Insofern. Oh, doch, die meisten, die da so. Hier, bringen Sie Magnete nicht in die. Wir machen das ja auch. Wir sagen auch immer, bringen Sie Magnete nicht in die Nähe von EC-Karten. Ja, ob das wirklich so ist. Nee, guck mal, waren doch Menge Leute da. Aber es sind auch die gleichen. Man kennt die Namen dann schon. Der Chat ist doch immer ziemlich gleich besetzt. Hier, der wichtigste Lieferant von Neodym-Magneten mit weit über 90% der Weltproduktion ist China. Ja. Die kaufen das da. Das glaube ich, aber ich weiß nicht, ich meine, ich habe das vor Jahren mal gelesen, irgendwas hatten sie da über sich selber, es gibt ja immer diese Überseite. Ich fand die ganz interessant, die Typen, weil wie gesagt, also der Ansatz da, den sie da verfolgen, ist ja schon sehr eigenwillig. So, ich muss mal die Kopie anschmeißen. Achso, wir nehmen ja noch eine Sekunde auf hier immer. Ja. Die Nachbereitung. Ich muss mir nur gleich mal die Sachen irgendwo hin kopieren, damit ich da oben auch wieder drankomme. Ich habe mal so eine Magnetspule, also wie Ferrit magnetisiert wird, gesehen. Das war schon interessant. Weißt du, vorher ist es praktisch nur Eisen. Ja, klar. Und nachher ist es so ein Magnet. Ach, siehst du, die habe ich auch vergessen. Oh, scheiße. Wir haben das war heute viel zu wenig Zeit. Das Ding wollte ich eigentlich hier irgendwie anbieten. Und das wolltest du auch anbieten? Die wollte ich freigeben zum Discoveren. Das mache ich beim nächsten Mal. Ja. Die ist jetzt nach 8673 Kilometern. Und rund 6,5 Jahren tatsächlich wiedergekommen. Und die sieht tatsächlich noch, echt? Das ist echte Qualität. Das Ding ist wiedergekommen. Ja. Eine der wenigen, die ich mal wiedergekommen habe. Guck mal, das ist noch die Originalhülle hier. Das ist noch geklebt zwar, aber also das ist noch mal ein Originaltext, den ich damals reingepackt habe hier. Das hat auch nachgelassen, ne? Mal die, ja. Die also die Coin-Produktion, also guck die mal, Qualität. Urlaubsort zu, da wirklich habe ich damals noch kein Discovered. Und wo hast du das dann, wo war sie? Fami hatte die jetzt. Ach so. Das ist irgendwie bei mir vorbeigegangen. Jetzt hatte er die in seinen Nachtcache gelegt und da habe ich eine Nachricht gekriegt. Und da hatte ich ihn angemeldet, ob er die da wieder rausnehmen könnte und mir die zuschicken, weil die würde ich gerne wieder haben. Okay. Und er ist tatsächlich dann abends losgefahren, die geholt, fand ich echt klasse. Er hat mir die auch per Post zugeschickt. Das fand ich echt super nett. Ich habe gesagt, ich bezahle das Porto, das ist nicht das Problem, wollte er gar nicht haben. Aber ich wollte die Münze gerne wieder haben. Das ist so eine, die hat ja echt schon Geschichte. Ich meine, die war 6 Jahre in Europa unterwegs, das ist schon eine echt lange Zeit für den. Und ja. Weil mich das nicht stört, ich wollte jetzt freigeben zum Discover machen nächstes Mal. Weil das ist ja schon nee, da musst du aufpassen. Rares Stück. Du, da musst du aufpassen. Nee, ich verkaufe die ja nicht. So, ich mache jetzt Stopp. Nein, hier. Es geht nicht ums Verkaufen, aber klick ruhig mal drauf. Ja.